und herzlich willkommen zum Concast News Podcast Nummer 5 2025, in dem wir über die News aus dem April 2025 reden. Ich bin Lasse und heute an meiner Seite sind Olli. Hallo Olli. Ja, hallo zusammen. Schön wieder dabei zu sein. Und auch mit dabei ist Jens. Hallo Jens. Hallo zusammen. Freut mich, mit euch auf die News aus dem April 2026 zurückzuschauen. Und bevor wir das machen, noch eine kleine Podcast-Empfehlung. Wir machen ja immer regelmäßig Themen-Podcasts, das kommt ja hier auch zur Sprache. In diesem Monat haben wir aber zusammen mit dem guten Philipp, wenn ihr den mal wieder hören wollt, einen Themen-Podcast aufgenommen zu Staffel 8, also nicht zu einem aktuellen Release, sondern mal wieder so ein Themen-Podcast, wo wir ein bisschen was anderes reden. Da haben wir nämlich drüber gesprochen, spekuliert, Theorien aufgestellt, wie und in welcher Form eine mögliche Staffel 8 von Detective Conan im Anime auf Deutsch erscheinen könnte, werden wird, Fragezeichen, und was darin so vorkommt. Also wenn ihr dazu Interesse habt, dann hört doch gerne mal in diesen Concast-Themen-Podcast rein, Concast Nummer 179, mit uns dreien, und dann ist dann auch Philipp dabei. Hört da gerne rein, ist ein sehr launiges Gespräch geworden. Dann fangen wir an mit den News im Anime in Deutschland. Da hatten wir zunächst die News, dass bei den Crunchyroll Anime Awards 2026 wieder eine Nominierung für Detective Conan rausgesprungen ist im deutschen Raum, nämlich für Dirk Bublis als Kogoro Mori für Film 28, der Flashback des Einäugigen. Wir hatten das ja für Film 26 damals, dass Jörg Hengstler, der in der Zwischenzeit verstorben war, auch als Kogoro nominiert wurde. Und dieses Jahr ist es jetzt wieder so, dass für Kogoro, aber diesmal eben dann der neue Sprecher, hier bei den Crunchyroll Anime Awards nominiert wurde in der Kategorie Bestes Schauspiel Deutsch. Da hatten wir damals auch, damals wussten wir ja noch nicht ganz so, was hier abgeht, aber jetzt wissen wir ja, das ist dann ein Award, die haben sehr viele Kategorien für die jeweiligen Sprachen und man kann dann auch nur abstimmen in dem Sprachraum. Also wir können dann auch, die deutsche Kategorie wird dann von den deutschen Crunchyroll-Usern gevotet. Da sind nominiert Dirk Bublis, wie gesagt, als Kogoro Mori. Dann Gerrit Schmidt-Voss als Akaza im ersten Teil von Demon Slayer Infinity Castle, dem Film. Dann Laurine Betz als Rese im Chainsaw Man Rese-Film. Magdalena Höfer als Kiyo Watasee in Jellyfish Can't Swim in the Night. Markus Fäustl als Rudo in Gachi Akuta und Patricia Straßburger als Nico Wakatsuki in Witchwatch. Also es ist eine Kategorie mit Unisex, also gemischten, kein ist nicht getrennt. Und ja, da haben wir dann diesmal wieder eine deutsche Nominierung. Das ist natürlich ganz schön für Detective Conan so an sich in Deutschland, aber auch für den Sprecher natürlich. Dem ist definitiv so. Und ich finde es auch überraschend, dass Dirk Bublis jetzt dann schon nominiert ist. Gerade mal, in Anführungszeichen, gerade mal circa 1,5 Jahre nach seinem Debüt als Kogoro-Sprecher. Finde ich es aber auch absolut verdient, weil er sich extrem schnell, muss man wirklich sagen, in diese Rolle eingearbeitet hat. Und ich denke jetzt an die neueste Conan-Staffel auf Deutsch zurück. Da spricht er Kogoro schon wirklich richtig charakterstark mit einer gewissen Ausstrahlung und einer Voice-Performance, die sich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes sehr gut hören lässt. Jetzt ist es aber auch so bei der Auflistung, wer jetzt alles in der Kategorie Bestes Schauspiel Deutsch nominiert ist, da haben es ja alle irgendwie verdient, muss ich sagen, diesen Award zu bekommen, weil wenn man sich die Animes, die betreffenden eben angeschaut und dann die deutschen Voice Performances angehört hat, wird man feststellen, ja, die haben alle wirklich sehr, sehr gut performt, die Damen und Herren. Und ja, ich weiß jetzt nicht, wie es am Ende ausgeht. Das werden wir dann ja erst erfahren, wenn am Ende das Ergebnis bekannt gegeben wird. Und schauen wir mal, wer es wird. Jedenfalls, davon bin ich überzeugt, egal an wen am Ende die Auszeichnung geht, er oder sie hat das definitiv verdienterweise dann bekommen. Ja, dem würde ich mich anschließen. Also die deutschen Sprecher, die wir ganz allgemein so haben, die leisten wirklich einen unglaublich tollen Beitrag, dass man sich die Serien auf Deutsch ansehen und genießen kann. Und ja, auch Dirk Bublis hat ja eine, ja, sagen wir mal, große Aufgabe vor sich gehabt, als er die Rolle von Kogoro übernommen hat. Hat das natürlich auch entsprechend super gemeistert. Und ja, ich persönlich finde es auch gut, dass er nominiert ist, dass er hiermit in der Liste dabei ist. Auch wenn es mich selbst, ebenso wie Jens, ja, so ein bisschen verwundert, dass er eben schon drin steht, weil er ja noch nicht so lange die Rolle hatte. Gut, ja, wie sein Vorgänger, der hat ihn natürlich von Anfang an gehabt, ist klar, dass das eine längere Zeit ist. Aber es ist ja wirklich so, er ist seit kürzester Zeit halt, hat er die Rolle und er ist halt nominiert worden. Nicht so die anderen Sprecher, Tobias Müller oder Juliana Jakobait oder wen wir sonst noch allen an tollen Sprechern da haben. Aber natürlich auch mit aktuellem Filmbezug natürlich. Ich erinnere mich an den Film. Ich freue mich, wenn er auf Deutsch dann rauskommt und wir ihn hier auf heimischem Release sehen können. Aber da später dann irgendwann mal mehr dazu, wenn wir davon reden können. Jetzt erstmal schauen wir dann gespannt auf die Awards, voten fleißig und ja, wie Jens schon sagte, wer es am Ende wird, hat es auf jeden Fall verdient. Auch wenn ich es, Dirk Bublis im Conan-Universum, sagen wir mal so, für uns vertretend hier als Start für den, ja, seiner, als Start für seine Charakterrolle in Conan sehr gönnen würde, weil das natürlich auch vielleicht die Entscheidung so ein bisschen untermauert. Ihr habt alles richtig gemacht, ihr habt den gut super ausgewählt und wir sind super zufrieden mit unserem neuen Kogoro. Wobei ich mich schon ein bisschen frage, das wäre natürlich das Optimale, wenn das wirklich so gelaufen ist. Nur ich wundere mich so ein bisschen, das wird ja entschieden, scheinbar die Crunchyroll Awards, wer da nominiert wird, das ist ja, ist quasi eine Jury aus der Anime-Industrie. Der gesamten steht hier bei Crunchyroll. Wobei ich mich da auch frage, wie dann die beste Schauspiel in jeweiligen Sprachen ausgewählt wird, weil das kann ja dann nicht die ganze Jury machen, in dem Sinne, weil es sind ja nicht aus der Jury alle, die gucken ja nicht alle in Hindi und Arabisch und auf Deutsch und welche ganz anderen Sprachen dann noch nominiert sind. Kastilianische Spanisch, lateinamerikanische Spanisch und so weiter. Und ich frage mich schon, ich frage mich so ein bisschen, also der Zyniker in mir sagt, oder weil der zynische Gedanke war so, okay, sie haben bei den letzten Awards Kogoro für einen Conan-Film nominiert auf Deutsch und jetzt halt wieder. Und das ist so ein bisschen die Frage, ist das jetzt wirklich wegen der Leistung und weil das eben weil er sich da so gut reingefunden hat oder weil Film 28 Kokoro da so eine Rolle hat? Oder wurde das dann halt irgendwie gemacht, weil den hat man letztes Jahr schon gemacht, also wählt man die Rolle jetzt wieder? Da ist mir der Nominierungsprozess halt so ein bisschen, finde ich da ein bisschen undurchsichtig, weswegen ich da mir nicht ganz sicher bin, ob das wirklich so, also das, was du jetzt gesagt hast, Olli, das wäre natürlich die ideale Version, das wäre schön, wenn das der Gedanke bei den Juroren dahinter war. Aber ein Teil von mir befürchtet auch einfach, dass das einfach so durchgewunken wurde, weil halt letztes Mal war Jörg Heinz nominiert, wahrscheinlich weil er verstorben ist. Und jetzt halt wieder, weil, haben wir letztes Mal schon gemacht, machen wir jetzt wieder. Das werden wir wahrscheinlich nicht erfahren, weil Crunchyroll ist in der Hinsicht nicht wirklich transparent, was dahinter steckt. Und da, also nur Vermutung, wir hoffen mal, dass das wirklich, dass da was Positives hintersteckt und nicht einfach nur Gewohnheit. Und es wäre natürlich schön, wenn er gewinnt, aber ja, also, ich weiß nicht, ob man dann für einen Conan-Film sich gegen jemanden wie Gerrit Schmidt-Voss für den Demon Slayer-Film, der wirklich ein Mega-Hit war, ob man sich da wirklich durchsetzen kann, weiß ich nicht, bei den Leuten, die abstimmen, aber schön wäre es natürlich. Zugegebenermaßen, die Nominierungskriterien von Crunchyroll sind ein wenig intransparent, sodass man schon so ein bisschen fragen muss, aus welchen oder anhand welcher Kriterien werden denn die Sprecherinnen und Sprecher ausgesucht? Ja, ich zerbreche mir da ehrlicherweise nie großartig den Kopf drüber, weil wir werden es vermutlich nie erfahren. Wir werden nur erfahren, wer es am Ende geworden ist. Sicherlich kann man es natürlich diskutieren, ob das Ganze von den Nominierungen her ja, so richtig ist und ob es die richtigen Leute getroffen hat, die jetzt dann hier eben zur Auswahl standen. Gut, ich denke, das auf jeden Fall. Die Frage ist, hätten andere Sprecherinnen und Sprecher genauso ja, das Recht gehabt oder hätte ihnen genauso die Ehre zuteil werden dürfen, werden sollen, dass sie nominiert werden? Bestimmt auch irgendwo. Am Ende ist es dann so, wie im echten Leben, irgendwann muss man sagen, gut, wir ziehen jetzt einen Schlussstrich drunter, das sind diejenigen, die wir nominieren. Und dann ja, schauen wir, wie am Ende die Votes verteilt werden. Ja, und sicher wäre es natürlich schön, wenn man da so ein bisschen was Genaueres über den Auswahlprozess erfahren würde. Das ist in jedem Fall so. Ja, das würde ich ehrlich gesagt auch gerne wissen, weil, ja, wie Lasse schon sagt, also es macht einen schon ein bisschen stutzig, dass wir jetzt Coquerin haben und davor auch Coquerin haben. Und da sind natürlich die Gedanken da. Ich habe dann auch gedacht, okay, ja, jetzt haben wir wieder Coquerin. Ist ja cool. Aber ja, die Fragen kommen halt auf. Man denkt sich, jo, ist es, weil Dirk Bublitz den jetzt übernommen hat? Weil er wirklich unfassbar super Leistung geliefert hat, ist es einfach, wir hatten Coquerin beim ersten Mal, hat nicht geklappt, wir versuchen es jetzt beim zweiten Mal nochmal. Ja, oder was weiß ich nicht. Also, ja, das fragt man sich dann in dem Zusammenhang schon. Zum Beispiel, ja, wie gesagt, es wurde ja noch nie ein Tobias Müller, soweit ich weiß, für die Conan-Filme nominiert und der ist immer dabei. Natürlich ist er immer dabei. Ja, also. Wäre da schon ganz interessant, halt auch zu erfahren, wie das so ausgewählt wird. Allein auch, um halt Allgemeininformationen dazu bekommen, woran man das halt festmacht, die Leute, die es auswählen, weil, wie schon gesagt, es gibt super viele tolle Sprecher und ja, mit der Diskussion, wer ausgewählt wird, stellt sich eben dann auch die Frage, warum wurde wer nicht ausgewählt, obwohl der oder diejenige eben auch seit Jahren fleißig bei den Anime-Filmen mitmischt oder bei den Serien oder sonst irgendwie was. Also das sind alles so Fragen, die kommen halt dann auf, wenn man sich da näher mit beschäftigt. Ich persönlich habe es auch noch nie getan, weil ich ja mich da auch nicht mit aufhalten wollte, weil die Antwort werde ich wahrscheinlich nicht finden. Und deswegen freue ich mich dann immer für die Leute, die da drin stehen, die gewotet werden können und dann natürlich am Ende auch für denjenigen, der es halt oder die es halt geworden ist. Und ja, deswegen stelle ich mir diese ganzen Fragen, die ich eben genannt habe, gar nicht, weil sie würden mich eh nicht zufriedenstellend beantworten, weil, ja, wie gesagt, es ist nur die Crunchyroll kann es beantworten und das ist die Frage, ob das passieren wird. Dann hatten wir in diesem Monat eine News zu Yaiba Samurai Legend, nämlich zu der deutschen Veröffentlichung. Da wurde ja schon bekannt, dass die Serie über Peppermint Anime auf Disc erscheinen soll dieses Jahr. Und nun haben wir auch eine FSK-Freigabe dazu, zumindest zu der ersten Hälfte der Staffel. Mit Freigabedatum zum 2.4. wurden die ersten 12 Episoden alle für FSK 12 freigegeben. Mit den Begründungen Gewalt und Bedrohung, außer bei der dritten Episode, da gibt es auch noch Verletzungen dazu. 286 Minuten und 35 Sekunden ist diese erste Hälfte lang und das ist ja schon mal ein gutes Zeichen, dass der Disc-Release uns irgendwann bald in den nächsten Monaten erwarten wird. Und dann hatten wir in diesem Bereich noch eine News zur Animagic 2026. Die findet ja dieses Jahr vom 31. Juli bis zum 2. August statt, wieder in Mannheim im Rosengarten. Und dieses Jahr haben wir auch wieder Ehrengäste mit Bezug zu Detektiv Conan tatsächlich da. Gesponsert von Crunchyroll werden Synchronsprecher Kape Yamaguchi und Producer Masataka Todo als Ehrengäste vor Ort sein. Kape Yamaguchi ist natürlich der Synchronsprecher, der japanische von Shinichi und von Kaito Kid. Der war ja damals 2024 auch schon als Ehrengast auf der Animagic, damals zusammen mit dem japanischen Sprecher von Heiji Hattori, anlässlich von Film 27 damals. Dieses Jahr ist es anlässlich des 30. Jubiläums von Detective Conan, von dem Anime an sich. Im Visual wird dazu auch Episode Zero gezeigt, das einstündige Special von Anfang des Jahres, quasi so symbolmäßig für das 30-jährige Jubiläum. Und laut Crunchyroll und der Animagic können sich Fans freuen auf ein Stage-Event im Musensaal mit Rück- und Einblicken in 30 Jahre Detective Conan TV-Serie, ein Live-Dubbing mit den emotionalsten Szenen der Seriengeschichte, Autogrammstunden und ein Meet and Greet. Und inzwischen wurden auch so ein paar, so zwei kleine Videos veröffentlicht mit Großbotschaften der beiden. Kaba Yamaguchi kennt man natürlich, Masataka Todo vielleicht jetzt als durchschnittlicher Fan nicht so. Laut der Animagic-Webseite hier ist er seit 2005 bei TMS Entertainment, also dem Animationsstudio, tätig und arbeitet im Bereich Produktion, TV-Anime und Anime-Filme, Production Assistant bei Detective Conan und inzwischen Producer und war an der Produktion beteiligt von Film 23, 24 und 25. Ja, die beiden werden dann auf der Animagic zu treffen sein, beziehungsweise an diesen Events teilnehmen zum 30. Jubiläum der TV-Serie. Das ist natürlich für alle Con-Fans, die nach Mannheim da immer pilgern, natürlich mal wieder eine richtig tolle Sache. Auch wenn man, also manche würden jetzt vielleicht sagen, ja, Kaba Yamaguchi, der war ja schon mal da, finde ich egal. Also jede Chance, die man kriegen kann, um so einen berühmten Synchronsprecher zu treffen, ist natürlich immer toll. Und für uns Con-Fans natürlich auch super, dass innerhalb von so kurzer Zeit jetzt Crunchyroll da Ehrengäste mit Bezug zur Serie organisiert. Das zeigt ja auch, dass Detective Conan für die deutsche Abteilung von Crunchyroll da ein einen guten Stellenwert genießt, wenn man sich die Mühe macht, um solche Events auf die Beine zu stellen. Die News war sicherlich so die überraschendste im April und es hat mich auch wirklich sehr gefreut, als ich es gelesen habe, als ich erfahren habe, dass Kape Yamaguchi wieder nach Deutschland kommt, wieder zur Animagic. 2 Jahre ist es dann ja her und ich erinnere mich noch gut daran, wie das war im August 2024. Das war einfach ein ganz tolles Stage-Event gewesen. Wie ich finde, für Conan-Fans, die vor Ort waren, absolut ein Muss. Und man hat auch wirklich gemerkt, da war so richtig Begeisterung und Leidenschaft dabei. Gut, Masataka Todo ist für mich ein komplett unbeschriebenes Blatt. Ich meine, ich weiß zwar jetzt, ja, wo er so ungefähr mitgewirkt hat bei Detektiv Conan, aber so was jetzt genau irgendwie seine Handschrift trägt, also welche Szene, vielleicht welches Design oder welches kleine Detail, das weiß ich halt eben nicht. Also ich werde dann jetzt ja auf jeden Fall mal gespannt beobachten, wie er dann so auch drauf ist und ja mal schauen, wie insgesamt so dieses gesamte Stage-Event wird. Aber ich kann jetzt schon mal sagen, das ist definitiv eins der Highlights für mich der diesjährigen Animagic. Und ich freue mich wirklich sehr, dass Crunchyroll und die Animagic oder Animania oder Animagine GmbH da ja offenbar sich sehr groß eingesetzt und stark gemacht haben, dass man ja wieder einen japanischen Conan-Sprecher nach Deutschland holt. Ja, ist für mich bei der Animagic auch immer was ganz Besonderes. Natürlich sind alle Ehrengäste aus Japan besonders und jeder, der die entsprechenden Serien verfolgt, feiert sie dann natürlich entsprechend. Aber für uns halt vorrangig natürlich Detektiv Conan. Und deswegen, ich erinnere mich genauso wie Jens noch an das Veranstaltungskonzept da mit Heiji und Shinichi und ja, was da alles im Saal los war und ja, es war einfach nur super toll, gerade halt, weil man eben auch, ja, Fan der Serie ist und dann auch mal wirklich Leute kommen zu einer Serie, die man feiert. Ich meine, bei den anderen Ehrengästen ist es so, ja, man kennt zum Beispiel, ich sag mal, Overlord oder ich weiß nicht, ob One Piece schon mal irgendwie da war oder Dragon Ball oder Digimon oder sonst irgendwie halt so, das sind Serien, die kennt man, die mag man auch, aber bei Conan ist es eben so, wir sitzen hier und nehmen einen Podcast auf, deswegen hört ihr uns gerade zu und das ist nochmal was Besonderes und Deswegen freut es mich, dass dieses Jahr auch wieder, ja, Detektiv Conan, Ehrengäste aus Japan dabei sind. Das macht nochmal einen besonderen Sprung bei der Animagic mit. Und ja, ich bin gespannt, was das alles wird im Event. Von der Ankündigung her versprechen sie uns ja ziemlich viel. Aber ja, so ein bisschen skeptisch bin ich da noch, weil Synchronisieren der emotionalsten Szenen, das klingt schon sehr viel. Und ja, so ein Event ist nicht ewig lang. Also wer weiß, was da tatsächlich dann synchronisiert wird an Szenen. Vielleicht wird es auch nur eine Szene. Und ja, dann gehen wir zum nächsten Teil des Programms über. Weil wenn Shinichi da dann, ja, was weiß ich, wie viele Szenen spricht, dann ist der Programmpunkt voll. Ja, von daher mal schauen. Auch das mit den 30 Jahren Geschichte und so klingt auch alles super. Aber auch da kann man sich einen stundenlangen Rückblick führen. Also ja, mal schauen, was der gute Mix wird, ob es ein guter Mix wird. Also ich bin auf jeden Fall sicher, es wird wieder eins der Highlight-Events werden. Und ich freue mich schon sehr darauf, wenn wir dabei sein werden. Und ja, bin gespannt, was uns dann Animagic-mäßig und vielleicht auch in Bezug auf Detektiv Conan so erwarten wird. Dann kommen wir zum Bereich Manga in Deutschland. Da hatten wir diesen Monat ja eine ziemlich große News, die nicht direkt so von Egmont Manga angekündigt wurde, beziehungsweise so halb, nur so eine Instagram-Story mal, aber durch das ursprünglich bekannt geworden durch das Verzeichnis liefererbarer Bücher, das VLB, wo ja immer alles hingemeldet wird, was so alles in Deutschland an Büchern erscheint als öffentliche Rechercheplattform. Und da sind auch neue Titel zu Detektiv Conan aufgetaucht. Nämlich einmal, ja, fangen wir mal mit dem Artbook an. Es wurde da angekündigt, The Art of Detective Conan 1994 bis 2025, / das offizielle Artbook. Das ist der Titel, der da genannt wird. Und dabei handelt es sich um das neue Artbook, was ja inzwischen in Japan erschienen ist. Am 18. April 2025 ist dort dieses Artbook erschienen, quasi noch zum 30. Jubiläum des Manga, so ein bisschen danach. Und es ist halt die neue Ausgabe. Es gab ja schon mal die erste Ausgabe 1994 bis 2000 irgendwas. Und dann gab es halt eben Complete Color Works 1994 bis 2015. Und das war ja das Artbook, was Egmont Manga damals im fernen, fernen Oktober 2021 angekündigt hatte mal. Für den August 2022. Oh ja, so lange ist das alles wieder schon her, seitdem wir uns mit dem Artbook rumschlagen. Und jetzt ist scheinbar der Fall eingetreten, dass Egmont Manga, sie haben zwar gesagt, sie haben die Lizenzprobleme irgendwie gelöst, die das jetzt 2015er Artbook verzögert hat, aber jetzt hat sich der Verlag scheinbar entschieden, okay, in Japan ist jetzt, seit wir an diesem Artbook arbeiten, inzwischen ein ganz neues Artbook rausgekommen. Lasst uns doch einfach dieses Artbook rausbringen. Ist scheinbar die Logik. Ja, das ist jetzt angekündigt für den 10. November 2026. 39 Euro, 362 Seiten werden gelistet. Inhaltlich ist das Artbook identisch mit dem davor, nur dass halt die Zeichnungen aus den 10 Jahren dazwischen mit dazugekommen sind. Und hinten im Artbook war ursprünglich aus den ersten beiden ein Interview mit Gosho Aoyama und Minami Takayama. Das wird hier ersetzt durch Gosho Aoyamas Interviews mit seinem Kollegen Mitsuru Adachi, der viele Baseball-Manga macht, und mit seinem Interview mit Ichiro Oda, dem Mangaka von One Piece, was ja auch bei uns auf Con News von dem leider verstorbenen Josef Scharnel in zwei Teilen übersetzt wurde. Hatten wir auch damals in einem News-Podcast sehr ausführlich drüber gesprochen. Ja, und diese Version soll nun zu uns nach Deutschland kommen. Mit der Beschreibung: Seit Detektiv Conan Mitte der 90er Jahre das Licht der Manga-Welt erblickte, versorgt Autor Gosho Aoyama die Fans des kleinen Detektivs nicht nur mit spannenden Krimi-Geschichten, sondern auch mit unzähligen Farbillustrationen, von denen die meisten LeserInnen bisher wahrscheinlich nur einen Bruchteil zu Gesicht bekommen haben. Wir finden, es ist Zeit, das zu ändern. Mit The Art of Detective Conan haben wir ein spektakuläres Hardcover-Artbook im Gepäck, das über 30 Jahre Conan-Geschichte in wunderbaren Illustrationen präsentiert. Ein klares Muss für jeden Fan. Ja, So sieht Egmont Manga das, würdet ihr auch sagen? Ein klares Muss für jeden Fan. Und glaubt ihr, dass es diesmal wirklich erscheint? Ja, also ich will jetzt niemandem irgendwie die Vorfreude nehmen. Ich will sie auch nicht dämpfen. Aber ich bin nach dem, man muss es mal wirklich sagen, Fiasko mit dem Artbook 1994 bis 2015 doch ziemlich skeptisch. Natürlich ist es schön, dass wir jetzt hier die ganz aktuelle Version haben, 94 bis 2025. Und sicherlich, wenn es jetzt heißt, okay, wir haben hier jetzt die neue Version ins Auge gefasst, es ist eine neue Lizenz, da sollte es vermutlich einfacher gehen, die irgendwie zu bekommen, zu ergattern, bin ich doch sehr verhalten, weil es ist halt eben ein sehr umfangreiches und großes Werk und es muss nur irgendwie eine einzige Zeichnung sein, irgendwas, was noch abgedruckt wird, vielleicht auch irgendwelche Zitate, irgendwelche Sprüche, Interviewfetzen, was auch immer, wo vielleicht dann doch die Lizenzfrage nicht ganz eindeutig bestimmt werden und geklärt werden kann und am Ende verschiebt sich es dann doch wieder. Und deshalb muss ich sagen, meine Vorfreude ist da, aber sie ist mit dem Wissen um die Vorgängerversion, die es ja jetzt nicht zu uns geschafft hat, doch ein bisschen gedämpft. Ja, also zum Anfang erstmal, ich finde es schön, dass sie sich entschieden haben, dann auch die neueste Version des Artbooks rauszubringen, weil das alte ja schon veraltet ist halt dementsprechend. Und ja, wie Lasse sagte, es sind schon einige Jahre ins Land gezogen. Von daher finde ich gut, dass sie dann entsprechend gesagt haben, hey, es gibt jetzt was Neues, wir konzentrieren uns darauf. Das finde ich grundsätzlich gut. Auch wenn ich mich im gleichen Moment halt gefragt habe, wie, das geht so einfach, dass die jetzt sagen, ja, dann nehmen wir halt das. Eigentlich wollten wir ja das andere da machen, haben dafür Verhandlungen geführt und gemacht und getan und, oh, es gibt was Neues, ja, dann nehmen wir stattdessen das. Ob das so einfach geht, also schön, wenn es so ist, aber ja, das stand, hat sich für mich so ein bisschen zu schön, um wahr zu sein, angehört und ja, mal abwarten, was denn letztendlich wird, ob das Artbook tatsächlich rauskommt. Ja, weil, wie Jens schon sagte, wir hatten die Vergangenheitsprobleme und auch ich habe nicht geglaubt, wenn Egmont sagt, jo, wir bringen das raus, das kommt. Bei den Bänden ist es ja so, die kommen raus und wir wissen, die kommen und die sind dann da und wir können die kaufen. Und bei dem Artbook war es halt nicht so. Und deswegen, ja, wer weiß, ob da nicht noch irgendwas sich entgegenstellen könnte, dass es doch heißt, ja, irgendwas ist doch auf dem Cover, was uns nicht gefällt, was nicht rausgegeben werden darf oder ja, irgendwas anderes Kleines halt und dann wird das Ganze doch irgendwie wieder erschwert und ja, vielleicht landet es dann doch nicht bei uns, was nicht zu wünschen wäre. Ich würde sehr gerne ein von Egmont publiziertes Artbook hier von Detektiv Conan haben in meinem Regal, würde sich dann auch perfekt zu den anderen beiden, die ich ja aus Japan bzw. vom Japantag Düsseldorf, als wir da die Buchhandlung besucht hatten, mitgenommen habe, würde sich das perfekt ergänzen. Und ich bin auch sehr gespannt auf die Version des Artbooks, die Egmont uns halt dann präsentiert, eben ob die Texte, die da drin sind, ob die alle auf Deutsch sind oder irgendwelche Anmerkungen oder was auch immer. Deswegen, ich hätte auch gerne das andere Artbook gehabt und da rein gesehen, wie das umgesetzt worden wäre. Das ist leider nicht passiert. Und ja, deswegen richten wir mal alle Hoffnungen darauf, dass es diesmal klappt, auf das entsprechende Veröffentlichungsdatum. Sollten wir natürlich irgendwas dazu hören, dann werdet auch ihr das hören dann. Und ja, von daher, wir werden einfach mal weiter positiv schauen, was daraus wird und hoffen einfach mal alle das Beste. Und gleichzeitig wurde auch bekannt, dass in Deutschland die Special Black Edition Part 4 erscheinen soll. Der vierte Sonderband zum Kampf gegen die schwarze Organisation ist in Japan am 12. April 2023 erschienen, damals zu Film 26. In Deutschland soll der Sonderband erscheinen am 9. März 2027, also nächstes Jahr. Der Sonderband enthält 8 Fälle mit 30 Kapiteln und bildet den ersten Teil, sagen wir mal so, von der Jagd nach Rum ab, der nochmal zweite Organisation, und beinhaltet dann Fälle von Band 86 bis 100, also von der Einführung von Huey Kuroda bis zu der Schlacht von Umisarojima mit der schwarzen Organisation. Das ist dann der Abschluss des Bandes. Und genau. Die Produktbeschreibung lautet: Connors Ermittlungen zur schwarzen Organisation verdichten sich immer mehr und führen ihn zum Mitglied mit dem Codenamen Rum. Von Aya erhält er den Hinweis, dass Rum ein verletztes Auge haben soll. Während er auf Spurensuche gibt, wird zudem in seiner Grundschulklasse die neue stellvertretende Klassenlehrerin Rumi Wakasa vorgestellt. Seltsamerweise lässt sie ausgerechnet Con und die Detective Boys nie wirklich aus den Augen. Die spektakuläre Verfolgungsjagd zwischen Con und der schwarzen Organisation geht mit diesem Sammelband in die vierte Runde. Na ja, gut, Rumi Wakasa wird hier der Fokus drauf gelegt, aber ist sie es wirklich? Da müsst ihr wohl den Band lesen, um das rauszufinden. Ja, die Special Black Edition Teil 4, quasi immer wenn wir über Sonderbände geredet haben, haben wir auch mitgesagt, die ist immer eine Option gewesen und beziehungsweise nicht eine Option, sondern wir waren uns ja eigentlich relativ sicher, dass die früher oder später kommen wird, weil wenn man auf die Auflagenzahlen sieht, sind die Special Black Editions die Sonderbände, die sich am meisten verkaufen, natürlich aus gutem Grund. Und ja, der vierte Teil kommt dann jetzt endlich nächstes Jahr dann zu uns. Da bin ich dann auch deutlich optimistischer, dass das funktionieren wird und wir den dann auch wirklich nächstes Jahr im März bekommen. Ja, da freue ich mich auch sehr drauf, dass es da endlich weitergeht. Wie gesagt, wir haben ja mit Blick auf Japan gewusst, dass die immer noch da ist und haben uns gefragt, ja, wann wird es denn soweit sein? Weil ich meine, wir haben hier 1 bis 3 und die war noch gut und spannend und es gibt doch noch mehr und ja, ihr kennt die ganzen Fragen, ihr habt unsere Cast hoffentlich gehört und euch die mitgestellt und ja, jetzt ist dann soweit die Ankündigung erschienen und ich denke mal, das wird auch funktionieren und ich freue mich drauf, wenn wir dann bald diese Special Black Edition dann entsprechend auch in einem Themenpodcast besprechen können und dann ja, die ganzen Geschehnisse da nochmal dann genauer unter die Lupe nehmen können. Und einen Teil dieser News wollte ich nochmal gesondert ansprechen, nämlich, dass dieser Sonderband jetzt hier bei den Händlern gelistet wird für 9 Euro diesmal. Wir hatten ja mit den letzten beiden Sonderbänden, den Deutschland Summer Edition Monster Mysteries, hatten wir eine Preiserhöhung von den üblichen 6 Euro auf 8 Euro. Gleichzeitig sind die regulären Direktiv-Con-Bände ja auch teurer geworden. Erst 7 Euro, dann auch 8 Euro. Und ja, jetzt werden die Sonderbände, oder beziehungsweise der Sonderband, jetzt scheinbar auch nochmal erhöht, innerhalb von sehr kurzer Zeit, auf 9 Euro. Wo sich manche Fans gewundert haben, huch, wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Bei den anderen Preissachen hat Egmont ja ab und zu mal kommuniziert. Diesmal bisher noch gar nicht und wahrscheinlich würden sie es auch nicht. Und listen das hier halt für 9 Euro. Eine weitere Preiserhöhung innerhalb von kurzer Zeit ist natürlich trotzdem für die Sonderbände, die eben ja wirklich im Vergleich zu regulären Bänden sehr viel mehr Inhalt haben, quasi das Dreifache eines normalen Detektiv-Con-Bandes und kostet dafür nur 1 Euro mehr. Also von dem Preis-Leistungs-Verhältnis trotzdem natürlich immer noch ganz gut. Aber es war natürlich trotzdem für manche Fans schon ein bisschen so ein Huch, was denn hier passiert, dass jetzt hier plötzlich statt 8 Euro wieder nochmal hochgegangen wurde auf 9 Euro. Ja, die Frage stellt sich mir natürlich auch. Und ja, wie am Anfang schon gesagt, Transparenz wäre schön. Und ja, wenn wir wissen würden, wie sich die Preisgestaltung bildet, ja, das ist eigentlich immer schön. Gründe kann es viele geben und die können wir auch alle nachvollziehen, wenn sie uns halt genannt werden. Aber ja, bis jetzt noch nicht. Schauen wir mal, ob da noch was kommt. Ja, ansonsten, ja, es ist schon ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für die Sonderbände, weil da ja auch wirklich viel Inhalt bei ist. Da kann man ja ewig und Stunden dran lesen. Aber ja, trotzdem war es dann halt immer so, ja, wir haben jetzt zuletzt 8 Euro bezahlt, was auch okay ist. Jetzt soll es 9 Euro sein. Ist auch okay. Wie gesagt, also ich persönlich gehe da entsprechend mit, kaufe mir die Sonderbände immer sehr gerne. Aber es ist halt auch so, ja, es wird stillschweigend erhöht und man könnte da dann auch den Gedanken und die Frage haben, Machen die das jetzt immer so? Der nächste Sonderband kostet dann 10 und der danach dann 11 und geht's immer so weiter, ohne dass wir eine Info dazu bekommen und wir sollen einfach weiter immer mehr zahlen. Also ja, Fragen über Fragen, die man sich stellen kann. Und ja, wie gesagt, also ja, wir können uns die Frage auch hier stellen, aber ja, wir werden zu keiner zufriedenstellenden Antwort kommen, warum denn der Preis schon wieder erhöht wurde. Ja, generell bei den Anstiegen der Preise, jetzt der Manga-Bände, sei es der regulären Reihe oder, wie sich ja jetzt dann bemerkbar macht, der Sonderbände, denke ich mir, es ist natürlich immer ein bisschen schade, wenn der Preis raufgeht, aber es ist immer noch, finde ich, vertretbar, weil wir bekommen ja in aller Regel ein gutes, ausgereiftes Werk am Ende geboten, das ja, wir jetzt auch nicht nur ein einziges Mal benutzen, lesen und danach wird es quasi weggeworfen, sondern das ist ja dann auch am Ende ein Werk, was man immer mal wieder in die Hand nimmt, auch mal wieder liest. Und selbst wenn man irgendwann sagt, ich habe jetzt keine Lust mehr drauf, könnte man es ja immer noch weiterverkaufen für ein paar Euro. Insofern, für mich ist es jetzt auch so ein kleines bisschen überraschend gewesen, aber ich finde, es ist jetzt nicht irgendwie unverhältnismäßig, dass sie da etwas den Preis nach oben geschraubt haben. Gut, dann kommen wir zur spoilerfreien Zone. Da hatten wir in diesem Monat einige Releases in Japan. Natürlich passend zum Kinostart hatten wir da einmal Band 108 in der Woche des Releases mit 6 weiteren Büchern, die da veröffentlicht wurden, unter anderem der Chihaya-Sonderband, beziehungsweise Chihaya und Präfekturpolizei Kanagawa, über den wir hier ja schon berichtet hatten, Anime-Comics zu den verschiedenen Anime-Episoden, Manga-Comics, Movie-Comics-Editions, so heißen die in Japan, kommen ja ganz durcheinander mit den vielen, mit den Sachen, wie das alles veröffentlicht wird. Diesmal eine Filmumsetzung, eine Manga-Umsetzung zu Film 27. Und der neueste Band von Hanino Hanzawa-san war auch dabei. Und jetzt ein paar Wochen später ist auch der neueste Band der Detective Conan Short Stories rausgekommen in Japan. Band 50, auch quasi ein Jubiläum, jetzt zu 30 Jahre Anime. Weiteres Jubiläum, der 50. Band der Short Stories, die ja seit 1997 in Japan erscheinen und dann seit Band 18, die ersten 18 Bände auch bei uns in Deutschland, aber dann nicht mehr. Und ja, da ist der neueste Band jetzt auch rausgekommen. Es erscheint ja meistens so jedes Jahr einer, außer mal so zwischendurch mal nicht, 2013 und 25, aber dann immer so ein Band pro Jahr. Und ja, beinhaltet 11 Kapitel, 594 Yen. Und die Short Stories wurden vor ein paar Jahren mal so ein bisschen umgestellt, dass sie nicht mehr nur unbedingt Kurzgeschichten haben, da ist der deutsche Titel dann fast wieder unpassender geworden, sondern so mehrere Fälle haben, die so eine übergreifende Handlung haben. Das ist jetzt seit ein paar Jahren so. Diesmal auch wieder, hier geht es um eine Glücksgöttin. Also ja, in diesem Monat einige Bände erschienen mit Bezug zu Detective Conan, natürlich das Highlight Band 108 mit den neuesten Kapiteln mit Andrew Camel und Kanenori Wakita aus dem Detective Conan Weekly. Da kann man natürlich gespannt sein auf diesen Band, wenn er dann endlich auch mal in Deutschland erscheint. Und dann hatten wir in diesem Monat am 10. April 2026 eine neue Detective Conan Kinopremiere. Fallen Angel of the Highway, Highway no Datenshi, der neueste Detective Conan Film, Film 29, mit Chihaya Hagiwara, Jugo Yokomizo, Masumi Sera, Jinpei Matsuda und Kenji Hagiwara in den prominenten Gastrollen neben unserem üblichen Cast, die da ein mysteriöses schwarzes Motorrad namens Lucifer zur Strecke bringen müssen. Der Film ist jetzt endlich erschienen. Wir hatten ja wie bei Film 28 nicht ganz so viel Marketing diesmal, sondern ein bisschen wieder nicht mehrere Trailer, sondern jetzt sogar einen Trailer weniger. Dafür wieder ein bisschen weiter weg vom Release. Genau. Und über den Deutschlandstart ist wie die letzten Jahre auch bisher noch nichts bekannt, aber in Japan ist der Film gestartet und er läuft da auch bisher ganz gut. Er hat wieder den neuen Einspielrekord zum Start erzielt. 3,5 Milliarden Yen hat er dort eingespielt in kürzester Zeit. Damit wurde der Rekord von Film 28 übertroffen. Allerdings muss man sagen, Film 28 hat auch den Rekord von Film 27 übertroffen und Film 27 dann aber insgesamt nicht überholt. Und ja, Film 29 läuft auch gut bisher, aber die Prognosen sind schon so ein bisschen so, ja, der läuft gut, aber wahrscheinlich Film 27, der der höchste Film der Filmreihe ist vom Einspielergebnis her, wird auch Film 29 wahrscheinlich nicht übertreffen, sondern der landet wahrscheinlich eher so im Bereich von Film 28, so zwischen 26 und 27, was natürlich immer noch ein tolles Einspielergebnis dann ist, von so ja, um die 14 Milliarden Yen. Also das ist natürlich toll. Ja, der erfolgreichste Film wird es wahrscheinlich nicht werden, trotzdem hat er einen guten Start hingelegt und wir freuen uns natürlich darauf, sollte er irgendwann mal hoffentlich auch zu uns kommen. Dass jetzt von Jahr zu Jahr das Einspielergebnis des Startwochenendes oder auch der ersten Woche, des ersten Monats dezent übertroffen wird oder nahezu übertroffen wird, würde ich mir jetzt tatsächlich auch dadurch erklären, dass vermutlich in Japan, genauso wie jetzt beispielsweise in Deutschland, ja, alles sukzessive teurer wird, die Inflation lässt grüßen und entsprechend dann vermutlich sich das auch auf die Preise der Kinotickets niederschlagen wird, dass dann ein Kinoticket, was keine Ahnung, vielleicht 1500 Yen gekostet hat vor einem Jahr, das kostet jetzt dann vielleicht 1650 oder 1700 Yen und ist dann entsprechend ja ein bisschen teurer. Alles in allem, ja, bin ich halt mal gespannt, wie der Film so sein wird, wenn er denn zu uns kommt. Ich meine, dass er zu uns kommt, das ist, davon gehe ich mal aus, sehr sicher. Aber vielleicht kannst du, Olli, uns ja auch so ein kleines bisschen was dazu erzählen, weil ich glaube, du hast ihn gesehen, ne? Ja, ich hatte die Ehre oder das Glück, den Film in Japan vor kurzem sehen zu dürfen bei meiner Japan-Reise. Und ja, war natürlich wieder ein Muss, den Film mitzunehmen. Wenn der da läuft, dann ja, nimmt man den mit oder man fährt ausschließlich deswegen nach Japan. Ja, kann man sich überlegen. Ja, war auf jeden Fall sehr interessant, war spannend und ja, zu viel will ich natürlich nicht verraten, weil ich weiß, wir müssen noch eine ganze Zeit lang darauf warten und ich muss auch darauf warten, weil ich natürlich nicht die gesamten Zusammenhänge irgendwie verstanden habe und auch noch einige Fragezeichen habe und weiß, bis sich das bei mir aufklärt, da brauche ich die deutsche Veröffentlichung. Aber trotzdem, der Film war sehr spannend zu sehen. Ja, Masumi hat mich auch sehr positiv beeindruckt. Wir hatten ja schon darüber diskutiert, was wir entsprechend von den Trailern erwarten und wie deren Rollen so wird. Und ja, besonders schön war auch, der Film spielt in Yokohama. Und wir haben natürlich auch Yokohama auch dann besucht. Und die Stadt war auch irgendwie sehr geehrt, dass Conan da spielt, weil in einem bestimmten Kaufhaus, sie haben ein eigenes Poster irgendwie entworfen. Und dann hing das da, an jedem Geschäft hing das da so dran und dann hast du da Conan gesehen und halt im Hintergrund die typischen Yokohama-Sehenswürdigkeiten mit dem Red Brick Warehouse oder dieses Riesenrad und ja, all das wird dann natürlich, wie es bei den Conan-Filmen üblich ist, im Ending heißt es, im Ending halt natürlich dann auch zu sehen sein, weil wir ja seit einigen Jahren immer irgendwelche realen Ereignisse da dann zu sehen bekommen, die es wirklich so gibt im echten Leben. Und das ist immer schön, wenn man das sieht. Und ja, von daher bin ich sehr gespannt drauf. Ich hoffe, der Film, ja, kommt zu uns. Vielleicht haben die Synchronarbeiten ja schon angefangen. Der Film ist ja auf jeden Fall fertig. Hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht, den zu sehen. Und ich freue mich, wenn er zu uns dann kommt. Und ja, das wird auf jeden Fall toll werden. Ich hoffe, wir kriegen den dann auch wieder im Kino bei uns zu sehen. Vielleicht sollten wir an dieser Stelle noch ganz kurz zum nächsten Film was sagen. Es gab natürlich am Ende von Film 29 wieder den Teaser auf den nächsten Film, was dann ja Film 30 ist, also wieder was Größeres, worauf einige Fans ja schon sehr sehnsüchtig hinfiebern, obwohl es auch schon erste Gerüchte gab, wahrscheinlich weil Gush Aoyama wieder geplaudert hat auf dem Let's Talk Day, dass es in diesem Film um Shinichi und Ran gehen soll. Und tatsächlich scheint der Teaser das am Ende zu bestätigen. In dem Teaser sieht man am Ende Big Ben in London und auch so Straßenlaternen aus London. Und wir hören Shinichi und Ran, die japanischen Sprecher, die einen Dialog wiederholen aus dem London-Fall im Manga kurz vor Shinichis Liebesgeständnis. Also ja, Shinichi und Ran werden wohl in irgendeiner Form da im Fokus stehen. Ist nur die Frage, es gibt jetzt viel Spekulation, sagen wir es mal so. Und man weiß gar nichts. Das nur so von weg. Es gibt die Spekulation, okay, kommt Shinichi in dem Film wieder? Wissen wir nicht. Ist das aber vielleicht, also manche Leute sagen, ja, er kommt auf jeden Fall wieder, man hört ihn ja hier. Aber das muss ja nicht unbedingt sein, sondern es kann ja auch nur um die Beziehung gehen und das hier steht nur so symbolisch für die Beziehung oder es gibt irgendwie ein Flashback. Wir hatten ja auch für den Teaser für Film 26 hatten wir das Jin gehört, der seinen Dialog aus dem Pisco-Fall wiederholt hat. Das muss nicht unbedingt heißen, dass jetzt irgendwie Shinichi jetzt unbedingt selber auftauchen muss oder eine große Rolle spielen muss, wie Jin in Film 26. Oder kommt er wirklich wieder? Spielt der Film wieder in London? Gibt es eine neue London-Reise? Das ist jetzt auch noch nicht klar oder ist es halt symbolisch? Oder, und hier kommen wir zu dem, was vielleicht die größte Spekulation ist, beziehungsweise die kontroverseste Fandiskussion, die es zu diesem Teaser gab. Der London-Fall ist ja schon ziemlich lang im Manga, 10 Kapitel, der dann ja auch umgesetzt wurde in 6 Anime-Episoden. Das heißt, die sind ja zusammen auch quasi Filmlänge an sich. Und da haben Fans natürlich vermutet, kriegen wir vielleicht zum 30. Film dann keinen klassischen Film, sondern ein Film-Remake des London-Falls aus dem Manga zum Jubiläum und haben das hier. Wie gesagt, das ist jetzt nur alles Spekulation. Vielleicht aber mal so spekulativ gefragt, wenn jetzt Film 30 ein Remake wäre von dem London-Fall aus dem Manga, würdet ihr das gut finden oder würdet ihr sagen, oh, das bräuchte ich jetzt aber so nicht? Weil TMS hat jetzt in letzter Zeit öfters mal zu Jubiläen Sachen remaked. Das muss man auch dazu sagen. Wir hatten ja jetzt gerade erst Episode Zero, was ja ein Remake war von einem Anime, der noch nicht so alt war. Also Remakes zum Jubiläen machen die schon ganz gerne. Also von mir ein klares Ja. Ich fände es gut, weil der Grund ist ganz simpel. Bis jetzt ist der London-Fall ja noch nicht auf Deutsch erschienen. Das heißt, wir haben da ja noch nichts, was wir uns irgendwie anschauen können. Die Frage ist, wann zeitlich der London-Fall denn mal auf Deutsch erscheinen würde. Und die Wahrscheinlichkeit, wenn jetzt dann Film 30 ein Remake wäre, dieses Falls, dass wir dann den Fall in Filmform schneller zu sehen bekämen als die zugehörigen Anime-Episoden, die sind ja irgendwo in den ja, genau 600ern, 616 bis 621, denke ich, das wäre an sich eine feine und schöne Sache. Zumal, ich weiß jetzt nicht genau, in welchem Jahr die Episoden 616 bis 21 rausgekommen sind, aber es liegt vermutlich schon ein paar gute Jahre zurück. Das heißt, die Animationen damals sind ja anders von der Qualität her und auch so vom Stil her, ja, als die neuesten Folgen und auch eben ja die neueste ja, State-of-the-Art-Technik, die halt eben eingesetzt wird bei Animes. Und deshalb glaube ich, so ein neues Gewand, das könnte schon wirklich ziemlich gut aussehen. Und ich finde es halt auch legitim, ja, dass man dann sagt, okay, wir machen halt nochmal Remakes. Das war ja beispielsweise wie bei Episode 1000 und 1001, wo wir das Remake von Mord beim Mondschein erlebt haben. Und ja, natürlich, es gibt dann die eine Seite, die sagt, ich finde es irgendwie schade, dass man da viel Geld und Zeit reinpulvert, anstatt irgendwie was Originelles, Eigenständiges, Neues zu machen. Ich bin aber der Meinung, naja, wenn es eben ein guter Fall ist oder eine gute Story, wie beispielsweise bei Mord bei Mondschein oder auch jetzt hier der London-Fall, der ist ja absolut bombig, dann ist das vollkommen in Ordnung, wenn man sagt, okay, der bekommt nochmal einen komplett neuen Farbanstrich, einfach damit wir den nochmal so richtig präsent machen und nochmal zeigen, hier, so sieht das aus, wenn dieser Fall im Jahr 2027 animiert würde oder ja, auf die Leinwand kommt. Ja, es ist eine zweigeschaltete Meinung, sagen wir mal so. Ich als deutscher Fan des Animes bin da eigentlich voll auf Jens Seite und sage, ja, bringt den London-Fall als Film zusammenhängend, dann haben wir quasi, ja, die Zusammenfassung, können das in einem Stück sehen und wir können es sehen, weil bis jetzt kennen wir es nur aus dem Manga und nicht in animierter Form mit Sound und Sprache und Bewegung und allem. Und für uns wäre es, denke ich mal, gut, weil, ja, wie gesagt, wir kennen die Anime-Geschichte und es geht gerade weiter, ja, aber natürlich auch immer eher schleppend. Lasse hat es am Anfang erwähnt. Wir haben über eine mögliche neue Staffel einen Podcast gemacht. Ja, aber es gibt natürlich keine konkreten Hinweise, ob es jemals dazu kommt. Und deswegen würde so ein Film, die ja wahrscheinlich zu uns kommen werden, schneller bei uns landen. Und deswegen wäre es aus rein deutscher Sicht für mich, wäre das absolut in Ordnung, wenn sie sagen würden, jo, wir nehmen die Episoden, die damals alle gelaufen sind, machen die anhand der heutigen Standards frisch und fertig und ja, nehmen wahrscheinlich auch nochmal die ganzen Dialoge neu auf und alles. Und dann kommt der Film so in 27 dann ins Kino. Und dann haben wir Spaß damit. Wir als Deutsche zumindest. Wenn ich jetzt allerdings Japaner bin, dann kenne ich natürlich die Episoden schon. Und dann hätte ich wahrscheinlich eher so ein Gefühl wie bei Episode Zero, was ja auch schon im Anime lief und ich schon gesehen habe. Wo ich dann so denke, ja, das ist zwar alles schön und gut und sieht auch toll aus, aber an und für sich ist mir die Story komplett bekannt und ja, ich kenne sie halt schon, es ist so gesehen nichts Neues. Und dann ist halt die Frage, ist das der ganze Aufwand wert? Würden die Leute ins Kino dafür gehen, wenn sie sagen, ja, ich gucke mir im Prinzip etwas an, was ich schon kenne? Ja, weiß ich halt nicht. Oder es ist halt, ja, wie gesagt, nur ein kurzer Rückblick und es wird doch eine eigene Geschichte von den beiden irgendwie erzählt. Also, ja, es gibt jede Menge Spekulationen und ich muss auch sagen, als ich quasi den Teaser gesehen habe, ich saß da und dachte so, ja, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung, wie der Film nächstes Jahr aussieht und was da kommen könnte, weil das, was ich gerade gehört habe, das kenne ich vom Anime und vom Manga her und ich weiß jetzt nicht, ob sie uns da neuen Stoff liefern werden. Also, ja, wäre mal interessant, hier jetzt einen Japaner zu befragen, wie der das Ganze sehen würde. Ja, ich persönlich, wie gesagt, mich würde es nicht stören. Ich würde auch in den Film gehen und ja, würde auch mich freuen, wenn er dann in Deutsch kommt und wenn wir irgendwann mal die Episoden dazu kriegen würden. Ja, dann ist es halt so. Aber ja, wie gesagt, also man kann durchaus darüber diskutieren, ob so ein Remake zum Jubiläum, ob es das ist oder ob das dann eher doch was Eigenhändiges sein soll. Die Auflösung dazu erwartet uns dann wahrscheinlich, wie immer, Ende des Jahres, November, Ende November, Anfang Dezember, wenn Gosho Aoyama da sein Poster veröffentlicht und dann der Titel enthüllt wird und die ersten Informationen, da werden wir es dann sicherlich erfahren, auf die eine oder andere Weise. Wie gesagt, nochmal als Hinweis für die Zuhörer, es ist wirklich noch gar nichts bestätigt. Also wenn ihr irgendwo hört, ja, in dem Film kommt Shinichi wieder vor, er wird wieder zu Shinichi. Ja, nun, immer langsam mit den jungen Pferden. Ne? Also, wie gesagt, ich habe den Teaser vorhin beschrieben und mehr wissen wir und mehr ist nicht. Alle Schlüsse, die rausgezogen werden, sind, ja, wie gesagt, nur Schlussfolgerungen und Spekulationen. Worüber wir aber nicht spekulieren müssen, das sind die Episoden des japanischen Anime. Denn dort sind wieder einige Folgen gelaufen, über die wir jetzt hier reden wollen, beim Anime in Japan bzw. im Simulcast bei Crunchyroll. Da hatten wir am 28. März und 4. April 2024 einen Zweiteiler, Mysterium im Museum, die Spiralenvilla, Teil 1 und 2. Und dazu erzähle ich jetzt nochmal was. Conran und Kokoro sind in einem Museum, in dieser Spiralenvilla, von einem japanischen Maler, der sehr, sehr fasziniert ist von eben Spiralen und alle möglichen Sachen da ausgestellt sind. Der hat dann so Aktionskunstwerke damit gemacht und auch klassische Gemälde. Und da ist vieles davon ausgestellt mit halt Dingen, die spiralenförmig sind. Ein Bohrer, ein Loch, ein Moskito, eine Moskitofalle, eine Schneckenmuschel, halt alles, was irgendwie spiralförmig ist. Da hat er so Aktionskunst gemacht und auch klassische Kunstgemälde mit eben Spiralenformen drauf. Und in dem Museum treffen Kokoro, Ran und Con dann auch auf diverse Leute mit Bezug zu diesem Künstler. Von denen seiner Familie wird dieses Museum quasi betrieben. Da haben wir einmal seinen Sohn und seine Tochter. Dann haben wir auch die Frau von dem Sohn, die da ist. Und haben auch eine Kuratorin, die in dem Museum arbeitet. Und es kommt dann alsbald ein Journalist, der befreundet ist mit der Kuratorin, dahin, um einen Artikel zu schreiben über dieses Museum, das zu bewerben. Allerdings nimmt das Magazin einen ziemlich hohen Preis als Gebühr, um so einen Artikel zu schreiben, was sich die Familie nicht leisten kann bzw. möchte. Da gibt es dann Streitereien unter den einzelnen Mitgliedern, wo dann der Artikel schließlich abgesagt wird. Konsequentester, der da widersprochen hat, war der Sohn des Künstlers, der dann kurze Zeit später im Obergeschoss des Museums, was auch spiralenförmig aufgebaut ist als Architektur von einem ganz bestimmten Architekten, wird dann ermordet aufgefunden, vielleicht Selbstmord, vielleicht aber auch nicht, wir sind uns nicht ganz sicher. Megure und Takagi kommen dazu, nehmen erste Befragungen vor und untersuchen den Tatort. Es kommt dann auch noch der Ehemann von der Tochter des Künstlers dazu, der auch selber Maler ist und gerade in der Gegend die Landschaft gezeichnet hat. Also er war nicht anwesend im Museum, ist also kein Verdächtiger, macht aber komische Andeutungen und wirkt irgendwie zwielichtig, was auch Con bei seiner Untersuchung überhört. Er belauscht ein Gespräch und geht dann so die verschiedenen Stockwerke ab und merkt dann, irgendwie eins der Stockwerke ist irgendwie nicht ganz so hoch wie das andere. Das ist nicht hier alles gleich aufgebaut, zählt dann die Schritte und stellt fest, hier muss irgendwo ein geheimer Zwischenraum sein und entdeckt dann einen geheimen Mechanismus unten, wenn man den Bohrer, der den Turm von Babel darstellt, zusammen mit dem Abyss, heißt das Kunstwerk, dann da reinsteckt und dreht, dann gibt es einen tollen Mechanismus, mit dem dann das Erdgeschoss runterfährt und das ganze Gebäude bewegt sich dann. Und dort finden sie dann den geheimen Raum, wo unveröffentlichte Kunstwerke sind und auch ein Gedicht von Edgar Allan Poe. Und das ist alles ganz faszinierend, aber scheint irgendwie nichts mit dem Fall zu tun zu haben. Und dann wird aber auch noch der Ehemann von der Tochter in einem nahegelegenen Fluss ermordet aufgefunden. Also wir haben hier auch noch ein zweites Opfer, womit wir uns dann im zweiten Teil auch beschäftigen. Und dann wird auch noch auf eine der Verdächtigen ein Backstein geworfen vom Dach. Und es ist alles ganz rätselhaft. Und ja, wir beschäftigen uns halt hauptsächlich darum, dass Conan dieses Museum und seine Architektur irgendwie versucht zu durchschauen. Und dass darin ist natürlich der Trick verborgen, wie man dann irgendwie oben jemanden ermorden kann, aber dann bei der Flucht nicht halt runterläuft und den Leuten in die Arme läuft, sondern halt sie irgendwie umgehen kann, um dann hinterher rauszukommen, wodurch man dann quasi so wirkt, als wäre man nicht am Tatort gewesen, aber man war es dann eigentlich doch. Und das ist so der Haupttrick, der hier herausgefunden werden muss. Natürlich mit dem schlafenden Kokoro wird das Ganze am Ende aufgeklärt, kann das Rätsel durchschauen und den Täter überführen. Ja, das jetzt erstmal so zu der Handlung konkret. Wie hat euch denn dieses Mysterium im Museum gefallen? Ziemlich gut, muss ich sagen. Also ich neige ja dazu, immer irgendwie Fälle zu vergleichen und Episoden irgendwie daraufhin mir anzuschauen, ob ich das Ganze schon mal irgendwie so ansatzweise in Conan gesehen habe Und bei hier diesem Spiralenvilla-Fall habe ich mich so ein bisschen an diese rätselhafte Residenz der Engel erinnert gefühlt. Wenn man mal zurückdenkt an den Beginn von Staffel 5, meine ich, ist es, das ist so der eine Fall, wo die Detective Boys da in diesem Herrenhaus sind und wo sie da dann irgendwelche Rätsel lösen müssen, die mit Stieren zu tun haben. Und hier ist es dann ja auch so, naja, okay, wir haben hier irgendwie alles vollgestellt mit irgendwelchen spiralförmigen Objekten und Gemälden mit Motiven da drauf. Und wenn man dann diese eine Spirale da in den Boden einsetzt und dann dreht, dann fängt das Gebäude an zu rotieren. Und am Ende ist das dann halt eben auch mit ausschlaggebend dafür, um diesen Zwischenraum zu entdecken und den Fall zu lösen. Das fand ich irgendwie ziemlich, ja, wie soll ich sagen, ziemlich schön einfach, so diese kleine Spielerei. Oder dass die Folge, die Doppelfolge dahingehend so ein kleines bisschen verspielt ist. Ansonsten weiß ich tatsächlich jetzt nicht, ob es an den Animationen liegt oder generell am Storytelling. Wirkte dieser Fall auf mich ansonsten irgendwie sehr zwei oder sagen wir mal, vielmehr eindimensional und auch steril, so ein bisschen. Also, so die Charaktere wirkten so ein bisschen starr und steif und die Handlung selbst war jetzt auch nicht allzu originell. Also, da habe ich oder hätte ich mir von einer Doppelfolge schon ein kleines bisschen mehr Input gewünscht, der mir hier einfach so ein kleines bisschen, ja, gefehlt hat. Deshalb so. Von der Idee her, von der Konzeption, finde ich, ist die Doppelfolge wirklich richtig gut. Aber die Umsetzung lässt, wie ich finde, so ein bisschen zu wünschen übrig an Action und an Einfallsreichtum. Ja, also mir haben die Episoden gefallen, ja, aber ja, irgendwie so ein bisschen mehr erwartet hatte ich vielleicht auch oder mir was gedacht, was da nicht so passiert ist oder so, weil wir ja recht viele Spielereien mit den Spiralen haben. Spiralereien, ja, okay, ich lasse es. Und ja, es war irgendwie alles so ein bisschen offensichtlich teilweise. So, als dann der Abyss gezeigt wurde und dann, oh, guck mal, hier ist ein Bohrer und wo ich direkt gedacht habe, ey, das sieht genauso aus, als wenn du das Ding da reinpacken kannst und dann ist es natürlich auch später so passiert und wo ich dann so da, ja, das habe ich mir von Anfang an gedacht, dass das irgendwie zusammenpassen könnte, weil es einfach so offensichtlich ist und naja. Und auch diese Wendeltreppe, die da plötzlich an der Decke endet, dachte ich auch, ja, damit hat es irgendwas auf sich. Aber irgendwie wird da gar nicht groß weiter drauf eingegangen. Das wird einfach so hingenommen. Ja, die endet halt an der Decke, ist halt so. Und später wird es dadurch, glaube ich, zu so einem Durchgang in den Geheimraum oder so, weiß ich nicht mehr genau. Aber ja, und das ist dann halt alles so, ja. Und dann gab es ja dieses Bild von diesem Künstler mit der optischen Täuschung, wo Conan da je nach Blickwinkel drauf, dann hat er so ein anderes Gesicht gemacht und ich dachte, oh, damit hat es vielleicht noch irgendwas auf sich. So stell dich dahin, dann guckt er dahin und hat, also dass mit dem Bild noch irgendein Rätsel verknüpft war, hatte ich gedacht, was dann aber auch nicht der Fall war. Ja, stattdessen hatten wir eben dann den besagten Raum und im Prinzip war es eher weniger mit Rätseln als mehr mit Conan dabei zu beobachten, wie er entsprechend Entfernungen ausmisst und halt eben besagte Räume und das Museum halt erkundet, um halt da versteckte Räume und Zugänge zu finden. Und ja, ansonsten, was so die Motive und die Malersachen und sowas angeht, ja, das hat mich jetzt nicht so irgendwie mitgenommen, dass ich sage, oh, das war super tragisch oder an daran werde ich mich erinnern oder so. Also, ja, also war ganz nett mit anzusehen, das Ganze. Und ja, hat Spaß gemacht, aber ja, irgendwie so ein bisschen im Abgrund hat es mich stehen lassen oder so, wie man sagt. Ja, ich muss auch sagen, also ich finde, Das war zwar eine coole Idee irgendwie so, aber ich finde jetzt in der Praxis hat mir dieses Ganze mit dem Mechanismus da und dann eine versteckte Etage, so wie es umgesetzt war, hat mir das jetzt nicht so viel gegeben, so als irgendwie cooler Trick, sondern das wird dann in der ersten Folge halt so gemacht. Und dann, ich hatte auch, habe auch nie so richtig ein Gefühl dafür bekommen, wie genau das jetzt so richtig funktioniert und was für Auswirkungen das hat. Und dann macht das da halt unten, bewegt sich das und dann geht Con halt hoch und sagt, jetzt hier ist hier eine Passage. Aber wie jetzt das, die Treppenhäuser und wie das jetzt sich alles verschiebt und so an sich, habe ich nie so richtig ein Gefühl für bekommen, was das jetzt für Auswirkungen hat, um damit dann überlegen zu können, ah ja, hier so und das, sondern das wurde halt so gemacht und dann wird halt gesagt, ja, jetzt ist das und das hier so. Also okay, ja, also so toll oder irgendwie, das fand ich nicht als Gimmick, nicht irgendwie befriedigend in der Episode umgesetzt an sich. Und der reine Mordfall war dann am Ende dann auch irgendwie, ja, so ein bisschen, also die Mordfälle, ja, wie Jens das schon gesagt hast, wie du das schon gesagt hast, das wirkt ja alles so ein bisschen steril und irgendwie so ein bisschen, ja. Also ich bin auch mit diesem Mysterium nicht ganz warm geworden. Und es wird scheinbar auch nicht das letzte Mysterium bleiben, weil Conan bringt ja innerhalb des Falles den Namen des Architekten in Erfahrung und das wird so herausgestellt, aber damit wird da nichts mehr gemacht. Und im Teaser nach dem Ending wird im Dialog halt erzählt, hat Conan, das war so ein Architekt, der hat viele so Häuser und Villen gebaut wie die hier, die irgendwie komisch, mysteriös sind und er ist dann vor ein paar Jahren auf rätselhafte Weise irgendwie verschwunden. Es gibt keine Spur mehr von ihm. Und da sagt Kogoro ja auch am Ende, oh je, da irgendwie, da ist jemand verschwunden und da irgendwie habe ich gar kein gutes Gefühl bei der Sache. Wo ja also so direkt wie noch nie im Prinzip angeteasert wird, dass das hier eine neue Filler-Reihe ist. Wobei man dann auch sagen muss, als Hintergrundinformation, der Originaltitel Yakata Mystery, mit Yakata, also Villa oder Anwesen oder jetzt hier halt Museum, Mysterium im Museum, beziehungsweise dann Uzumaki Kan wurde dann als Spiralenvilla, da ist wieder das Villa mit drin. Das ist, wirkt stark angelehnt an die relativ berühmten, also in Japan sehr berühmten Krimi-Romane von Yukito Ayatsuji. Der veröffentlicht da seit 1987 in teilweise unregelmäßigen Abständen eine Reihe an Kriminalromanen, die sich mit Villen oder bizarren Häusern auseinandersetzt. Das bekannteste davon, das ist auch auf Deutsch gibt es seit ein paar Jahren, ist das Buch Die Morde im Dekagon-Haus, also was so, sich so anlehnt an Agatha Christie's und dann gab es keinen mehr. Das sind so eine Art von Mystery-Roman. Und hier dieses eben, dieser Titel bei der Con-Episode mit diesem Yakata Mystery und dann Doppelpunkt die Spiralenvilla, das wirkt ja auch schon so wie so ein Reihenname. Und scheinbar ist das jetzt so, dass sich hier die Produzenten des Anime entschlossen haben, irgend hier so eine neue Filler-Reihe zu produzieren, die irgendwie eine Hommage bzw. eine Anlehnung, Anspielung ist auf diese relativ berühmte Krimi-Reihe in Japan. Und das ist natürlich erstmal irgendwie eine interessante Idee, dass man sich hier so da irgendwas so Hommage, parodiemäßig macht. Wir hatten ja auch einige Fälle in Conan, die sich anlehnen an eben Agatha Christie, ne? Aber dann eben auch anders sind. Also irgendwie zum Beispiel halt Mord im Orient Express und dann der Mystery Train in Conan ist ja eine Anlehnung, aber halt keine Kopie in der Hinsicht. Und jetzt haben sich die Macher vom Anime schon mal entschieden, das machen wir jetzt auch mal so mit eben diesen Villen-Mystery-Roman von Yukito Ayatsuji. Und das ist an sich, finde ich, die Idee erstmal spannend. Allerdings muss ich sagen, wenn das hier jetzt so die Umsetzung irgendwie ist, so als Start von dieser Reihe, funktioniert das, also ich hoffe, wenn sie das jetzt wirklich zu einer Reihe machen, was ja am Ende sehr deutlich angedeutet wird, dann hoffe ich mal, dass sie sich bei den nächsten Episoden dann vielleicht ein bisschen mehr Mühe geben, das Haus irgendwie gut in den Fall einzubauen. Denn wenn das jetzt wieder so wird wie bei dieser Spiralenvilla, dann würde mich die Reihe jetzt schon nerven. Aber ich hoffe einfach mal, dass sie da auch den Erwartungen gerecht werden, weil diese Reihe ist halt berühmt in Japan und halt auch beliebt. Und wenn jetzt hier Con irgendwie so da eine Hommage dran macht und dann sind die Episoden qualitativ, aber nur ja halt wie die, die wir jetzt hatten, dann ist das ja auch fast schon so ein bisschen so, naja, nichts Halbes und nichts Ganzes und irgendwie netter Versuch, aber Korn ist wohl doch nicht so doll. Also ich hoffe, da legen sie beim nächsten Mal noch eine Schippe drauf. Gut, dann kommen wir zur nächsten Filler-Episode. Ein einteiliger Filler 1197. Ein Cosplay-Rider sorgt für Wirbel. So heißt sie bei Crunchyroll. Erschien am 11. April 2026 und ist die Tie-In-Episode zum 29. Kinofilm. Und über diese Episode erzählt uns jetzt Olli etwas. Ja, bin ich sehr gespannt drauf, was wir zur Filmepisode sagen werden. Ist immer weit, ja, hergeholt manchmal. Ja, aber gehen wir doch erstmal direkt rein. Und zwar erzählt Genta all den anderen Detective Boys, dass sie unbedingt mitkommen müssen, weil es gibt da Gerüchte, dass in einem Park der echte Kamen Yaiba aufgetaucht ist und da gesehen wurde. Und das ist natürlich was, wenn da so ein Superheld plötzlich im Park ist, also der Leute rettet und ja, Superhelden-Dinge tut. Da muss man natürlich den auf jeden Fall treffen und mit dem reden. Und deswegen, ja, begeben sie sich da halt entsprechend hin. Ja, Conan und Ai sind noch nicht ganz so davon überzeugt, dass da wirklich dieser Superheld auftauchen wird, aber gut. Und tatsächlich ist es so, als sie da ankommen, hören sie den berühmten Kamen Yaiba Kick oder so. Und ja, gehen dann in den Park, finden dann dort einen Mann, der aussieht wie Kamen Yaiba, es aber nicht ist. Und zwar handelt es sich bei dem Mann halt um einen Cosplayer, der schon verschiedene Cosplays im Laufe seiner Zeit hergestellt hat. Also, ja. Und er macht das halt hobbymäßig. In Wirklichkeit ist er Sicherheitsmann in einem Kaufhaus, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Er macht da immer die Abendschichten. Und ja, Cosplay ist halt sein Hobby. Aber ja, er hat sich quasi vor kurzem entschieden, ja, ich mach mal den Kamen Yaiba. Und ja, da der natürlich ein Superheld ist, muss er natürlich ein bisschen trainieren, um körperlich fit zu werden, was aber auch für seinen Job natürlich entsprechend gut ist. Und ja, deswegen trainiert er da sozusagen immer in dem Park, bevor er quasi zu seinem, ja, Schichtdienst muss, ist er da halt immer so ein paar Stunden zugange, macht da seine Übungen und alles. Und ja, so wie er dann den Kindern erzählt, hat er für sein Kamen Yaiba Cosplay auch schon recht gute Kritik bekommen und die Leute waren begeistert und deswegen zieht er das jetzt halt so durch. Ja, naja, im Endeffekt, ja, also kein Superheld an sich da aufgetaucht, obwohl in der Gegend in letzter Zeit halt vermehrt Raubüberfälle stattfanden, wohl, wo halt entsprechend, ja, ein Täter-Duo sozusagen den Leuten die Handtaschen oder andere wertvolle Gegenstände entreißt und dann entsprechend mit einem Motorrad davonfährt. Und ja, wie es dann halt so ist, ereignet sich in dem Moment, wo die Detective Boys mit dem Kamen Yaiba Cosplayer reden, so ein Überfall. Einem Angestellten wird die Aktentasche versucht zu entwenden von einem Motorradfahrer und Conan und der maskierte Yaiba nehmen die Verfolgung auf. Conan hat sein Skateboard, der Yaiba schnappt sich das Fahrrad von dem einen und die düsen hinter dem her und verfolgen den und fahren dann zufällig an Sator und Takagi vorbei, die gerade einen anderen Fall abgeschlossen haben. Und nun aber wohl auch zur Verstärkung hinzugezogen wurden, weil ja sich die Fälle wohl häufen. Und ja, dann sehen die das halt, oh, das war doch gerade Conan und ein anderer Mann, ja, und dann letztendlich, ja, den Täter können sie nicht erwischen, weil sie in einer Baustelle ja abgehängt werden von dem. Und so treffen sich alle wieder vorm Park, auch die Inspektoren kommen dazu und dann kommen die miteinander ins Gespräch und nehmen dann halt entsprechend die Sachen auf, was ist so passiert, wer ist wer und so weiter und so fort. Und ja, dann beginnen sozusagen die Ermittlungen, da ja rauszufinden, wer denn die Leute sind, aber auch vor allen Dingen, warum heute nur ein Motorradfahrer da war und nicht eben die beiden, wie es sonst immer der Fall war. Und ja, so ermitteln die Detective Boys, die Inspektoren ermitteln auch und der Jaiba-Cosplayer ist auch immer mit dabei irgendwie am Start. Und ja, letztendlich sozusagen spielt alles, wie gesagt, vor dem Film. Also wird immer mal wieder angesprochen, dass sich Ai und die anderen ja nach Yokohama begeben sollen, zusammen mit dem Professor, weil sie halt dahin reisen. Und ja, letzten Endes, ja, kann dann entsprechend der Fall aufgeklärt werden, was es denn eigentlich mit den ganzen Diebstählen auf sich hatte und was überhaupt der Jaibermann damit zu tun hat und ja, was letztendlich wirklich der Grund dafür war, warum sie in dem besagten Park aktiv waren oder um den Park herum. Und ja, das wird sozusagen alles dann aufgeklärt und als dann die Detective Boys später unterwegs sind, dann melden sie sich nochmal bei Conan und sagen, ja, wir sind jetzt in Yokohama und hier ist so ein schreckliches Geistermotorrad und du musst unbedingt kommen und es ist gruselig. Und das ist dann quasi so die Überleitung auf den Film, da es ja dann um Lucifer und das Geistermotorrad gehen wird. Und ja, Conan macht sich halt entsprechend dann einen Tag später auf den Weg mit Kogoro und Ran und Masumi und so. Und das wird dann alles im Film thematisiert, aber der ist ja eine andere Geschichte. Soweit aber zu dieser Episode, die halt die Vorgeschichte des Filmes darstellt in diesem Jahr. Ja, den großen Bezug gab es jetzt nicht. Da hatten wir letztes Jahr ja, da hatten wir quasi eine Nachgeschichte, die sich ja sehr doll auf den Film bezogen hat. Jetzt sind wir wieder so bei dem, aus den Jahren davor, dem Niveau angekommen, wo es die Verbindung relativ schwach ist. Und auch Chihaya tritt ja hier nicht auf. Wir hatten ja mal in irgendwelchen Filmen dann mal auch Amuro im Filler, wenn er im Film vorkam. Das haben wir hier nicht, außer den einen Flashback random zu dem Fall, weil Takagi sich daran erinnert. An sich, der Fall war ein bisschen, ja, war ein bisschen dünn alles. Also jetzt so das große Ding war es nicht. Und auch so an den Leuten waren jetzt nicht viel los. Das wird, also ich weiß nicht, ob das jetzt Absicht war, aber in dem modernen Anime-Stil ist ja sowieso viele Passanten sind ja eigentlich nie zu sehen und die Gegenden wirken manchmal so ein bisschen leer. Das wird ja hier auch angesprochen, ja, um diese Zeit ist hier eh nichts los. Ja, also auch wieder ein bisschen alles auch steril und ja, das Mystery an sich, also ja, also das ist jetzt der Cosplay-Rider nicht wahr. Das kann man sich ja schon irgendwie schnell denken und wie viele Leute haben wir dann noch, die irgendwie da in Frage kommen, ja, der eine. Was ich dann aber, die ganze Erklärung dann am Ende mit hier der Sache, dass sie da die Sache vergraben haben, das Geld, und dann nur an diese Zeit rankommen, okay, verstehe ich, aber dieses, das wurde für mich ad absurdum geführt, weil ich am Ende da graben die ja wirklich ein sehr tiefes Loch. Die graben und graben da und dann graben sie so ein tiefes Loch, dass sie zur Hälfte, also dass die Hälfte des Körpers steht im Loch. Das geht ihnen bis zum Bauch quasi. Und das wird dann halt begründet, warum hast du es hier vergraben? Ja, die Polizei war mir auf den Fersen. Ich musste schnell irgendwo verstecken und hatte keine andere Wahl. Also so ein Loch gräbt der nicht einfach mal so schnell. Und das war nicht absurd. Und dann kommen auch noch, und dann finden sie es nicht. Und dann kommen Conan und Takagi und sagen halt, wir waren vor ihnen schon da und haben das ausgegraben. Und haben das Geld schon ausgegraben. Ja, und dann offensichtlich das Loch mit dem Rasen wieder so zugegraben, dass man nicht sieht, dass da jemand anders schon gegraben hat, um die Täter hier irgendwie dingfest zu machen. Und lassen sie aber auch erstmal wieder das ganze Loch graben. Also das fand ich am Ende alles irgendwie, wo ich mir so dachte, also dann macht das Versteck doch irgendwie anders. Aber dass das dann begründet wird, ja, ich musste schnell machen. Und dann muss dann aber ein Loch gegraben werden, was so tief ist, dass man es nicht einfach mal so graben kann, wenn man von der Polizei verfolgt wird. Denke ich mir halt so, ja, dann löst das doch irgendwie anders. Oder vielleicht muss das dann dem Anime-Team irgendwie, vielleicht war das auch anders, halt, das halt der Autor so geschrieben. Und die haben das Loch dann halt zu tief dargestellt. Aber dann am Ende wird dann das Ganze so ein bisschen ad absurdum geführt. Und ich denke mir dann am Ende so, ja, aber das haut doch alles vorne und hinten jetzt nicht so hin, wenn das alles so aussieht. Und ja, dann war es halt, also Der Fall war dünn, am Ende die Auflösung wenig überraschend und halt viel auch der Humor, der ist halt, dass wir hier halt Wataru Takagi, den Synchronsprecher, haben und dass der und der Gag ist dann, dass er hier vier Rollen spricht. Und dann spricht er Genta und dann spricht er Takagi. Er spricht aber auch Kamen Yaiba, die Figur Kamen Yaiba. Und er spricht auch noch den Cosplayer, wo er in der Episode auch noch angesprochen wird. Ja, mir wurde gesagt, ich soll Kamen Yaiba cosplayen, weil ich so eine ähnliche Stimme habe. Und dann ist halt der Gag, ja, guck mal hier, Wataru Takagi, unser Synchronsprecher, spricht hier vier unterschiedliche Rollen in derselben Episode. Ne, ist doch cool irgendwie. Ich denke mir so, ja, schon, aber jetzt irgendwie auch nicht so cool, dass ich da irgendwie die halbe Handlung drum stricken muss. Also irgendwie, ich fand diese Episode sehr dünn und nicht sonderlich toll. Dem Fazit schließe ich mich gerne an. Etwas dünn und nicht besonders toll trifft meiner Meinung nach den Nagel auf den Kopf. Ich habe mir auch irgendwie so, ja, wie soll ich sagen, so ein kleines bisschen mehr Action insgesamt auch versprochen. Ja, ich meine, wenn ich allein mal nach dem Titel gehe, ein Cosplay-Rider sorgt für Wirbel. Gut, abgesehen davon, dass die Formulierung so ein bisschen altbacken klingt und nicht wie aus dem Jahr 2026, würde ich tatsächlich davon ausgehen, dass hier so ein kleines bisschen wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Bewegung in der Folge drin ist. Und hier war ja so gut wie gar keine Bewegung. Also die größte Bewegung war tatsächlich noch, der eine nimmt dem anderen die Aktentasche ab und wow, das war's. Und irgendwie, ja, ging es quasi schon damit los, dass diese Folge gar nicht erst so richtig in Fahrt kommen wollte, was mich so ein kleines bisschen enttäuscht hat. Und es wurde halt eben auch im Laufe der Handlung irgendwie nicht spannender oder so, dass ich jetzt gesagt hätte, ah, und jetzt kommt noch mal irgendwie so ein Moment, wo auf einmal bei mir so richtig Freude aufkommt, dass ich so denke, okay, jetzt habe ich so einen richtigen Zugang zu dieser Episode. Das hat alles irgendwie ein bisschen gefehlt. Und dann halt am Ende diese Graberei, ja, das war auch irgendwie etwas, ja, etwas absurd einfach. Und insgesamt ist deshalb hier die Folge für mich so, ja, mit viel Erwartung, sag ich mal, bin ich gestartet und am Ende wurden die leider weitestgehend enttäuscht, sagen wir es mal so. Ja, ganz so toll war es nicht, aber fange ich kurz mit dem an, was toll war. Was mir gefallen hat, war halt in dem Fall, sagen wir mal, so ein bisschen der Filmbezug an sich, dass hier so ein bisschen drauf angespielt wurde, halt eben auf die Reise und später dann das Telefonat mit dem Geistermotorrad und das, was wahrscheinlich auch der Tatsache zugrunde liegt, weil ich den Film sehen durfte. Und das dadurch etwas mehr verstanden habe. Und ja, dass es da so ein bisschen mehr, dass man also den Bezug herstellen konnte. Es gab durchaus schon Episoden, wo ich gedacht habe, wie, und das ist jetzt die Filmepisode. Warum? Weil dann eben am Ende nur kam, ja, und am nächsten Tag erleben wir auf dem Skytree irgendein Abenteuer, wovon wir noch nicht wussten. Und die ganze Episode hat sich null um den Film gedreht. Und ja, also. Hier schon mal so ein klein bisschen mehr davon, aber ja, auch nicht so herausragend. Also da muss ich sagen, im letzten Jahr war die Episode deutlich besser mit der Nachgeschichte und dann auch dem emotionalen Moment am Ende mit Kogoro. Und durch den Film wurde das noch mal mehr untermauert. Und ja, dieses Jahr ist es wieder eine Vorgeschichte geworden. Und ja, wie schon ihr ausgeführt habt, inhaltlich war da nicht sonderlich viel Bewegung im Spiel. Die Formulierung finde ich gut, dass es gefehlt hat, nicht so. Ich habe auch beim Titel her so gedacht, hey, da ist jetzt vielleicht nicht der echte Kamen Yaiba, aber es gibt da einen, der spielt den oder so und der ist auf dem Motorrad unterwegs, weil das passt natürlich auch zum Film und irgendwas passiert dann da entsprechend oder so. Aber ja, das Motorrad von Kamen Yaiba haben wir nicht gesehen. Es hat bei ihm nur für ein Fahrrad gereicht. Und ja, auch so das ganze andere. Ja, die Idee war ganz gut, aber ja, auch gerade das mit dem Ende, mit dem besagten Loch und alles, das wirkte schon sehr unnatürlich. Weil gerade auch als er sagte, ja, ich wurde von der Polizei verfolgt und hatte nicht viel Zeit, dann dachte ich so, ja, dann macht er so kurz Löchlein da mit seinen zwei Händen oder vielleicht hat er eine kleine Schaufel gehabt oder so, dass das Ding so, keine Ahnung, ne, dass da vielleicht gerade die Tasche reinpasst oder so, dann Erde drüber und weg, dass man halt, wenn man mit dem Spaten da reinsticht, oh, ich habe hier was entdeckt und gefunden, dass man es direkt findet, weil so ein großes Loch kannst du nicht graben, wenn du gerade von der Polizei verfolgt wirst. Und ja, auch, dass die anderen das da rausgeholt haben sollen vorher und dann entsprechend, weil der Park sah unberührt aus, also das funktioniert auch nicht. Und deswegen habe ich gedacht, also wenn, dann hätten sie es so gelöst, ja, dann lassen die da graben und dann stoßen die quasi auf die Tasche und dann, aha, jetzt haben wir sie erwischt sozusagen, so nach dem Motto, hätte ja keinen Unterschied gemacht, ob die das nun finden oder ob es vorher ausgegraben wird. Aber ja, wie gesagt, das setzte der Unlogik dann noch den Boden auf und wenn das dann so unlogisch halt wird, dann macht es auch keinen Spaß, weil, ja, dann ist es halt nicht nachvollziehbar und das ist immer so ein Krümelchen, was immer so fehlt. Und ja, deswegen muss ich sagen, das war dann jetzt nicht die beste Episode mit im April und es war auch nicht die beste Episode zur Filmvorgeschichte. Gut, dann machen wir weiter mit der nächsten einteiligen Filler-Episode 1198, Cinderellas Schuh, die am 18. April 2026 gelaufen ist. Und dazu erzählt uns Jens jetzt erstmal was. Genau. Wir sind unterwegs mit Kogoror und Conan und am Anfang sind wir im Anwesen von Kogorors Klienten und dieser bittet Kogoror für ihn eine verschwundene junge Dame zu finden. Diese junge Dame hat er erst kürzlich, also am Abend zuvor, bei einer Abendgesellschaft kennengelernt und war sofort ja, begeistert von ihr und ihrer Ausstrahlung. Ist ihr dann noch ja, hinterher gelaufen, als sie eilig die Veranstaltung verlassen hat. Allerdings ja, hat sie am Ende sich dann eben ja, aus dem Staub gemacht und das Einzige, was sie zurückgelassen hatte, war ein Schuh. Und jetzt versucht er halt eben mit Hilfe von Kogoror diesen, ja, also die Frau wiederzufinden. Und relativ schnell finden dann die drei raus, auch am Ende in Zusammenarbeit mit der Polizei, dass diese junge Dame offenbar doch zwielichtiger ist, als sie zunächst den Anschein gemacht hat. Der Einzige, der daran nicht so glauben will, dass diese Frau wirklich irgendwelche illegalen Machenschaften zu verantworten hat, ist Kokoros Klient. Und sie suchen schließlich das Haus auf, in dem die Frau wohnt bzw. wohnen soll. Und sie wird dann am Ende gefesselt und verletzt aufgefunden. Und so wie es scheint, sind dafür die Stiefmutter der jungen Frau und ihre Stiefschwester verantwortlich. Also es gibt einige Parallelen zum Märchen von Cinderella, woher dann auch letzten Endes der Titel der Episode rührt. Und so geht es dann mit der Suche von Kogoros Klienten, Conan und der Polizei nach der verschwundenen jungen Dame weiter. Und schließlich finden sie die Frau dann auch. Und es stellt sich heraus, dass, ohne jetzt zu viel zu spoilern, an dem Tathergang, wie alle Beteiligten geglaubt haben, dass er abgelaufen ist, doch manches in Wahrheit anders war und dass an den Vermutungen, dass die junge Frau Dreck am Stecken hat, doch ein bisschen was dran ist. Und ja, das ist jetzt so der Handlungsverlauf in groben Zügen. Wie hat euch die Episode gefallen? Ja, also ich muss sagen, ich war erstmal mit der Frage beschäftigt, ist aktuell auch immer noch so, warum gerade Cinderella? Hat es irgendwie was Besonderes mit dem Märchen da, dass Conan da jetzt Bezug drauf nimmt oder so? Weil, ja, ich muss sagen, die Anspielungen mit dem Märchen, die haben mir schon gefallen. Also erstmal mit dem Schuh und dann später mit den Stiefschwestern, den Bösen und so. Das, irgendwie, das habe ich gemocht, muss ich sagen, ja. Ansonsten der besagte Klient, ja, der wirkte am Anfang so ein bisschen, oder eigentlich wirkte er die ganze Zeit nervig auf mich und so, weil er irgendwie so, ja, suchen Sie meine Cinderella und, oh nein, sie ist nicht böse, sie ist mein Augapfel und was er da alles von sich gegeben hat und im Endeffekt, ja, er ist so ein reiches Söhnchen da und soll irgendeinen Konzern übernehmen und alles sowas und ja, machte ihn nicht so wirklich sympathisch in meinen Augen. Wobei das, ja, den Überraschungsmoment hatte ich dann am Ende, als er dann da doch seinen coolen Moment hatte, wo ich so dachte, wow, okay, ja, jetzt, das war gerade ein guter Moment von dir, also doch, du hast so, doch so ein bisschen was drauf. Ja, also der Moment hat mir dann gefallen und auch als dann die Täterin dann entsprechend, wie die dann so dargestellt wurde in der einen Bedrohungssituation, da deren Gesichtsausdruck, den fand ich auch, ja, bedrohlich, aber irgendwie gut, also wie man es auch immer beschreiben mag, gut umgesetzt oder so, also ja, man kann sich vor der fürchten in dem Moment, das fand ich gut und ja, ansonsten, ja, auch so die Geschichte an sich, sie fing relativ harmlos an und ja, was sich dann so daraus entsponnen hat, auch mit dem, ja, auch was die beiden Stiefschwestern angeht und was sie da dann noch alles mit rausfinden, das war alles so ein bisschen, ja, makaber und die besagte Schönheit sozusagen, die dann sich doch immer mehr und mehr als böse entpuppt, was man der eigentlich so gar nicht zutraut, also doch schon, ich muss sagen, die Episode hat mir gut gefallen. Die hinterlässt den guten Eindruck bei mir. Also bei mir ist es tatsächlich ein bisschen umgekehrt. Ich mochte den Daigo tatsächlich sehr. Ich dachte am Anfang auch irgendwie oder davor, wenn man ihn in der Preview gesehen hat, okay, das wird so ein nerviger Filler-Charakter. Weil manchmal hat man ja so exzentrische Charaktere, die ein bisschen prominenter in der Episode sind, die dann nerven. Tatsächlich, auch wenn er irgendwie, haben sie hier die richtige Balance gefunden, dass er mich nie genervt hat, sondern ich fand ihn die ganze Zeit eigentlich witzig. Und nicht auf eine nervige Weise, sondern tatsächlich einfach lustig. Und teilweise auch ein bisschen endearing, so ein, wenn er dann zwischendurch da auch erzählt. Oder er ist halt so ehrlich verschossen. Und irgendwie in der Art und Weise, wie es rübergebracht wurde in der Episode, fand ich ihn tatsächlich eigentlich lustig und einen ganz netten Charakter, dem ich gern zugesehen habe. Gerade am Anfang, ich fand den Gag lustig mit dem Phantombild, was er dann zeichnet. Und ich fand auch am Anfang die Dynamik lustig mit dem Butler, der halt so bedingungslos halt ihn unterstützt und dann auch, wenn er was erzählt, dann auch so ihm die Tränen kommen. Die Dynamik fand ich da auch gut am Anfang und ja, sein Moment am Ende war cool. Und er war auch sehr lebhaft animiert. Da haben sich die Leute auch mal richtig Mühe gegeben, dann teilweise auch mit den Kamerafahrten und dann halt überblenden zwischen Flashback und Gegenwart und so. Also für mich war der Daigo tatsächlich das Beste an der Episode und ich mochte ihn eigentlich sehr. Dafür hat mir der ganze Rest nicht wirklich gefallen. Es war mal wieder sehr offensichtlich, alles. Weil spätestens an dem Moment, wo man die Aussage hört, ja, man hat nur noch ihre Stimmen gehört und sie seit Monaten nicht gesehen, weil die nicht mehr das Haus verlassen, weil die Layla alles machen lassen, die Cinderella, und die bewegen keinen eigenen Finger mehr und verlassen nicht mal mehr das Haus, da weiß man schon, okay, die sind eigentlich tot. Also wir haben jetzt fast 1200 Folgen gesehen von Con, wenn wir sowas hören, man hört nur noch die Stimmen und sieht sie nicht mehr, okay, sie sind tot. Und wer war es dann? Ja, kann ja nur noch dann die eine Person gewesen sein. Also da war das dann schon offensichtlich, aber wir verwenden dann auch noch viel Zeit darauf, die Handys zu tracken, danach in dieser kleinen Sidequest quasi, wo wir auch den schlechtesten Moment dieser Episode hatten für mich, nämlich als Conan da mit den Power Kick Boots den einen Stein da irgendwie um die Kurve so schießt, dass er perfekt den Reifen von diesem Laster trifft, auf einer engen, einspurigen Bergstraße, auf dem Bergpass, wo dann aber der Lastwagen Gott sei Dank mit dem plötzlich geplatzten Reifen nur umkippt und sich dreht, aber nicht durch die Leitplanke bricht. Also da hat Conan Glück, dass er jetzt nicht gerade zweifachen Totschlag irgendwie begangen hat. Das war mal wieder in den Filler-Folgen irgendwie Collins Gadget-Einsatz mal wieder Fail, würde ich sagen. Also das war für mich der schlechteste Moment der Episode. Jetzt abgesehen davon, dass wir Zeit verschwendet haben mit dieser offensichtlichen Finte, aber dann auch noch mit dem Power-Kick-Boot so eine blöde Szene einzubauen. Doppelt blöd. Ja, und dann die ganze Auflösung dann auch mit dem, wie Con dann ermittelt hat und oh, der Teppich, der ist hier anders, weil, und er fassen aufs Bett und das wird uns halt auch nicht verraten, warum er jetzt da aufs Bett fasst. Und das ist auch wieder ein Hinweis, den wir nicht bekommen bis zum Ende, bis ganz am Ende. Und ja, deswegen, also ich mochte Daigo an sich und der hat mir immer wieder ein Lächeln auf die Lippen gezaubert, wenn er da irgendwie seine Antics gemacht hat. Aber der ganze Rest der Episode hat mir nicht gefallen und das Rätsel an sich war für mich zu offensichtlich. Also deswegen Daigo toll, Rest fand ich schlecht. Von allen Episoden, die wir jetzt hier besprechen, finde ich wirklich, ist das hier so die stärkste, was mich selbst auch überrascht, weil hier bin ich zum Beispiel rein nach dem Titel davon ausgegangen, oh je, das werden anstrengende 24 Minuten, aber es waren tatsächlich sehr unterhaltsame 24 Minuten. Vor allen Dingen tatsächlich Yu Daigo geschuldet, bei dem ich auch sagen muss, ich fand den Typen irgendwie cool. Also er wurde ja so schön be bezeichnet als minder kompetentes Herrensöhnchen. Und so hat er sich ja auch zumindest über weite Teile der Folge auch verhalten, dass man so gedacht hat, oh je, der ist komplett realitätsfremd und ich sag mal so umgangssprachlich, der hat den Knall nicht gehört, ja. Aber zum Schluss hat er dann halt eben wirklich einen sehr guten Moment, wo er dann halt da am Ende dann seine Fähigkeiten unter Beweis stellen kann und dann auch so diese Aussage. Also ihr könnt euch gerne über mich lustig machen, aber wenn ihr, sag ich mal, mein Unternehmen und letzten Endes dann eben den werten Herrn, dem ich das hier alles zu verdanken habe, beleidigt oder euch über ihn lustig macht, dann ziehe ich andere Seiten auf. Das war schon irgendwie ziemlich cool. Ja, ansonsten, die Handlung selbst ist vielleicht ein bisschen arg gezwungen an dem Märchen orientiert, dass man einfach so gesagt hat, okay, wir brauchen das jetzt, das muss jetzt irgendwie so sein und wir müssen unbedingt zwanghaft eine Handlung, um eben dieses gesamte Märchen spannen. Aber trotzdem hat es irgendwie für mich gepasst. Ich glaube tatsächlich, dass eben so Kogoros Klient da relativ viel noch ausbügeln und glatt ziehen konnte, was sonst so die Handlung insgesamt ein kleines bisschen ja, hat vermissen lassen. Okay, dann gehen wir weiter zum letzten Filler, den wir hier besprechen, nämlich Episode 1199, Detective Boys vs. Silver Detectives 2. Eine neue Filler-Reihe wurde hier gestartet, wenn man sich noch ganz weit zurückerinnert damals. Detective Boys vs. Silver Detectives oder beziehungsweise Detective Elderlies wurde das, taten wir das mal im Wiki übersetzt. Die lief am 25. April 2026 im Fernsehen und dazu erzählt uns jetzt Olli etwas. Ja, ich komme später zu meiner Aussage, aber erstmal zum Inhalt der ganzen Geschichte. Ja, die Detective Boys sind unterwegs und ja, sehen eben die besagten Silver Detectives, wie sie gerade einer alten Dame geholfen haben und ja, treffen aufeinander und dann. Oh, wir kennen uns doch von damals noch. Und ja, dann, wie es halt so ist, dann erinnern sie sich und sie erinnern sich an den damaligen Fall und was die Silver Detectives damals ja verbockt haben oder wie sie sich ungebeten eingemischt haben, so ein bisschen. Und ja, dann auch die Detective Boys und ja, die sagen dann halt, ja, nee, ihr seid doch gar nicht, ihr spielt nur Detektive, sagt Genta so gerne und der eine fühlt sich davon natürlich enorm provoziert und sagt, wir spielen nicht nur, wir sind und das werden wir euch beweisen und ja, diese ganze Diskussion hört eine Dame und wendet sich hilfesuchend an die Detektive, weil ihr Ehemann verschwunden ist. Der hat wohl, ja, seinen Job verloren und natürlich war er als fleißiger, ehrgeiziger Mann dann auch jeden Tag auf Jobsuche, hat leider nie Erfolg gehabt und naja, eines Tages, ganz normal, alles wie immer, hat er sich von ihr verabschiedet und gesagt, ich gehe mich bewerben zum Bewerbungsgespräch, ja, und ist einfach nicht mehr wieder zurückgekommen und seitdem vermisst sie ihn und ja, sie hat zwar auch die Polizei informiert, aber ja, die haben nicht wirklich was rausfinden können oder haben gesagt, warten Sie vielleicht noch mal ein bisschen oder wie genau, weiß ich auch nicht. Jedenfalls, ja, wendet sie sich eben entsprechend an die Detective Boys oder die alten Detektive. Also ja, ich hätte mich an die Detective Boys gewandt, aber ja, sie wendet sich allgemein an die Detektive, die auf der Straße sind und dann geht's entsprechend los, dass die Silver Detectives sagen, ja, klar, helfen wir ihnen und natürlich auch die Detective Boys helfen natürlich auch, weil wir kennen sie und ja. Naja, und dann entwickelt es sich halt so, dass die Silver Detectives der Meinung sind, ja, da ist doch irgendein Verbrechen passiert, den hat man entführt oder was auch immer passiert ist, also ja, das sehen wir uns mal genauer an. Und die Detective Boys verfolgen die andere Annahme, die Conan hatte, nämlich, dass der Mann selber dafür gesorgt hat, dass er verschwindet oder nicht mehr auftaucht oder was auch immer halt der Grund dafür war. Und sie ermitteln halt in diese Richtung. Und ja, so geht jede Detektivgruppe ihrem Werk nach und zuerst begleiten wir die Silver Detectives auf ihrem Weg, später dann die Detective Boys auf ihrem Weg und ja, die Silver Detectives finden quasi einen Mann, also sie finden heraus, der Mann, der verschwunden ist, der Ehemann, das war ein Versicherungsvertreter und der hat das gemacht, was er halt in seinem damaligen Job gemacht hat, nämlich wollte Versicherung verkaufen und ja, hat dann eben einen bestimmten Herrn immer mal wieder aufgesucht, weil er wohl ein wertvolles Grundstück hatte und ja, wollte dann wohl sich entsprechend da mit dem, wollte dem das irgendwie abkaufen oder dem was andrehen und der Mann hat immer wieder abgelehnt und gesagt, nein, gehen Sie weg und ja, das ist dann halt so ein bisschen festgefahren, also auf jeden Fall haben die sich dann halt da auch mal gestritten, was halt eine Nachbarin mitbekommen hatte und deswegen sind die Silver Detectives sind dann da und verdächtigen den Mann. Oh ja, das ist der, der das Verbrechen begangen hat und der hat den Ehemann umgebracht und hat seine Leiche verschwinden lassen und die konzentrieren sich voll darauf. Und ja, Conan hat Ei mitgeschickt, weil er eben damals dabei war und die Silver Detectives haben ja nicht wirklich was auf die Reihe gekriegt und sagt, hier Ei, pass mal so ein bisschen auf, die sind so ein bisschen komisch und das kriegt sie auch immer wieder mit und sie verzweifelt da so ein bisschen, weil die dann auf die Idee kommen, ja, der Mann hat jetzt sein Haus verlassen, wie gesagt, er hat den umgebracht, er hat die Leiche im Garten vergraben, wir graben seinen Garten um und dann graben sie den Garten um und dann finden sie tatsächlich sogar ein Skelett und ja, die Polizei wird informiert und ja, so geht das dann. Die verfolgen dann ihren Weg, aber die Polizei kann dann irgendwie herausstellen, das Skelett ist nicht der Ehemann, das ist irgendein jahrhundertealtes anderes Skelett, ja. Aber trotzdem hat er erschreckt reagiert, als die eine von den Silver Detectives ihm das gesagt hat, in ihrem Garten wurde ein Skelett gefunden. Ja, und dann kommen Conan und die anderen Detective Boys mit dem Ehemann dazu und sagen, hier, wir haben den Ehemann gefunden. Es war alles ganz harmlos, er hatte sich bei einem Freund einquartiert und ja, dann geht's eben darum, ja, dass sozusagen eigentlich alles gelöst ist. Das Skelett hat nichts mit dem Ehemann zu tun, weil der Ehemann lebt ja noch, also alles schön, alles gut. Aber irgendwie ist da ja noch diese Aussage gewesen, dass sich der Mann so ein bisschen unwohl gefühlt hat, dass man ein Skelett in seinem Garten gefunden hat und darauf konzentriert sich der letzte Teil der Episode dann und es wird tatsächlich dann doch noch ein Kriminalfall draus gesponnen und es kommen weitere Ereignisse ans Licht, warum der Mann denn da so reagiert hat und was, ja, sonst noch so mit seinen familiären Umständen, sag ich mal, passiert ist. Also bei dieser Folge, das muss ich ganz ehrlich sagen, war ich am Ende leicht verstört. So an sich ist dieser Fall ziemlich banal und von Anfang an denkt man sich so, ja, also hier diese Silver Detectives spielen halt eben doch nur Detektiv und da kommt am Ende nichts Ordentliches bei rum. Naja, am Ende stimmt es ja dann tatsächlich, dass da ja eine Leiche liegt und das fand ich am Schluss, muss ich ganz ehrlich sagen, also bei aller Liebe, ich fand das Ende wirklich extrem herzlos und auch irgendwie so ein bisschen pietätlos. Ich meine, natürlich ist es Fiktion, aber so in den letzten ein, zwei Minuten dieser Episode erfährt man dann einfach so, ach ja, und übrigens, Sohn, der hat ja so unter diesem Fehler gelitten, den er begangen hatte, der war schwer depressiv geworden, der wollte sich selbst umbringen, im Handgemenge hat der Vater ihn aus Versehen umgebracht und dann wusste er nicht, was er machen sollte und hat ihn einfach in Panik, wie er war, im Garten verscharrt und gut war's. Danke, tschüss, jetzt kommt das Ending und dann der Ausblick auf die nächste Folge. Und ich denke mir so, Alter, noch herzloser geht's eigentlich gar nicht mehr. Das ist eigentlich eine Story, die man viel größer und ernster hätte aufziehen können und wie ich finde auch müssen. Und das wird halt einfach so in zwei, drei Sätzen abgehandelt und gut ist. Und da muss ich sagen, das hat mich fast schon so ein kleines bisschen aufgeregt. Vielleicht merkt man es auch an meiner Stimmlage. Ich finde, sowas kann man dramaturgisch echt nicht bringen. Also bei aller Liebe nett. Weißt du, so die ganze Folge, da ist überhaupt nichts irgendwie Großartiges passiert, sodass du dir so denkst, pff, ja toll, da ist halt so ein Ehemann verschwunden und dann taucht der halt auch wieder auf und gut ist. Und dann am Ende kommt halt quasi so der ganz große emotionale Schlag, der abgefrühstückt und abgebügelt wird. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, gerade so dieser Umstand hat die Folge für mich in der Bewertung geschmälert, weil ich finde, das hätte viel mehr Zeit bekommen müssen, dieses Ende. Und es wurde halt einfach viel zu schnell abgebügelt. Ja, das war schon hart. Das Ding ist halt, eigentlich würde man ja denken, die Silver Detectives so an sich sind ja dann quasi eine Parodie von den Detective Boys. Das war ja auch in der ersten Episode so, dass wir dann, ich glaube, da gab es auch eine Szene, wo dann Mutsuhiko und Ginta und Yasuko sich dann quasi verglichen haben so und dann sich selbst beschrieben haben. Und meine Rolle in dieser Gruppe ist das und das. Und dass dann ihr Äquivalent in Detective Boys gesagt hat, halt so, ey, das stimmt doch gar nicht, so bin ich gar nicht. Mäßig, dass dann irgendwie Yasuko sagt, und ich bin die Frau und mehr trage ich nicht bei. Und dann Ayumi, was, das stimmt doch gar nicht. Und dass das halt, dass man dann denkt, das müsste ja eigentlich so ein bisschen was eher Lustigeres sein. Und das soll ja hier auch so sein, gerade mit dem Ende, da am Ende wird es ja Slapstick-mäßig. Da passt dann so ein Tathergang dann eigentlich fast nicht dazu. Da ist dann eher, also das muss man immerhin sagen, mit dem Cosplay-Rider, das ist ja auch ein bisschen luftiger und ein bisschen lockerer alles mit dem Cosplayer, aber da wird es am Ende nicht so ernst zumindest, sondern da wird es eher, da bleibt der Ton immerhin so ein bisschen konsequent. Ich finde es auch eigentlich, also ich hätte es nicht gebraucht, dass man jetzt die Silver Detectives, dass das jetzt auch eine Reihe wird. Vor allem, weil ja eigentlich im ursprünglichen Fall das Conan-Äquivalent der Gruppe, das es ja gab, ja eigentlich ein Mörder war und die ganzen Silver Detectives ja nur gegründet hat, damit den Leuten, um ein Alibi zu haben. Das war ja eigentlich alles nur ein Vorwand und der wurde ja dann auch verhaftet von uns so alles und ist jetzt dementsprechend hier nicht mehr dabei. Aber dass die anderen drei dann halt sagen, jetzt sich halt so, ja, machen wir aber doch schon weiter, oder? Ne? Finde ich auch schon so ein bisschen, naja, also klar, das muss jetzt irgendwie sein, aber sonst hätten wir hier keinen Plot, aber wirklich, Leute, also macht das doch nicht irgendwie, diese Gruppe, die nur für ein Alibi von einem Mörder geformt wurde, dass sie das jetzt weiterführt, muss doch echt nicht sein. Aber naja, und dann so insgesamt, ja, also es war halt am Ende lustig, dass dann halt die Detective Boys sauer auf die sind und die dann wie so Looney Tunes mäßig da um den Springbrunnen rum ihnen hinterher rennen. Aber ansonsten, naja, also hätte ich die Episode echt nicht gebraucht. Ja, das ist gutes Stichwort, nicht gebraucht. Also ich brauche da jetzt auch nicht diese neue Filler-Reihe. Also ich muss ganz ehrlich sagen, an die erste Episode erinnerte ich mich bis zum Moment, wo es mir klar wurde, erinnerte ich mich nicht wirklich daran, dass ich diese Episode gesehen habe. Und ja, dann jetzt fiel mir dann auf, das ist quasi eine Nachfolger von der und der. Und wir hatten die alten schon mal und ja, so langsam kam die Erinnerung wieder und sie waren nicht besonders gut. Und ja, dass das jetzt hier auch eben entsprechend mit besagter 2 eine Reihe werden soll. Wir hatten schon einige Reihen, wo wir gesagt haben, ja, Episode 1 ist okay, aber dann mehr hätte es nicht gebraucht. Und wenn das jetzt hier auch wieder quasi eine Filler-Reihe wird, also nee, also bin ich kein Freund von diesen Reihen. Also lasst doch bitte die Episoden so, wie sie waren. Und ja, ansonsten auch die Episode an sich, also ja. Ich fand so bis, ich konnte mit Aigut nachvollziehen, wie sie da so ein bisschen verzweifelt ist an diesen, ja, an diesen älteren Herrschaften da und vor allen Dingen dann auch so dieses, ja, wenn sie da jetzt reingehen, ist Hausfriedensbruch und dann sind sie schon drinne und dann dieses mit dem Garten umgraben, ich fand das lustig, ich find's auch jetzt noch lustig, weil sie so sagen, ja, und dann graben wir einfach den ganzen Garten und dann machen sie das wirklich und aber es hatte halt trotzdem irgendwie nicht wirklich was, also ja, und auch der Grund halt, dieser vermisste Mann, Conan kommt dann mit dem, ja, wir haben den gefunden, alles gut, alles in Ordnung und ja, im Prinzip, und dann dieses wahre Mysterium, der eigentliche Tod und so, was ja Jens schon gesagt hatte, was innerhalb von kürzester Zeit abgehandelt wird, da hatte ich so das Gefühl, das wirkte auf mich so, ja, aber wir müssen noch irgendwas da reinbringen, dass da auch wirklich ein Mord passiert ist oder so. Das muss einfach sein und deswegen hauen wir das da jetzt noch rein, obwohl die Episode davor ja im Prinzip ihre Handlung schon hatte. Und mit dem Wiederauftauchen des Ehemanns im Prinzip gesagt hat, ja, eigentlich ist nichts passiert, alles gut, alles schön, Episode könnte zu Ende sein oder so. Und das wirkte dann so, nee, das musste aber noch rein und ja, und diese Tragik, die dahinter steckte, also, ja, das hätte eigentlich, also das war, wie Jens schon, das war viel zu schnell halt. Also, gerade auch dieser eine Satz, den der Vater dann gesagt hatte, so, ja, ich wollte sein Leben retten und hab es aber beendet. Also der hat so einen Einschlag bei mir hinterlassen, weil ich das auch wirklich tragisch fand. Und ja, dann wird man quasi damit stehen gelassen und dann ist die nächste Szene wieder, wie die Detective, die Silvers da ihre Zettel verteilen und die Detective Boys da sauer sind, dass sie nur als Helfer bezeichnet werden. Und es geht wieder in Richtung Comedy und davor das sozusagen, du hast gar keine Zeit, das irgendwie zu verdauen oder so. Also ja, also für mich wirkt es irgendwie reingeworfen und das hätte es eigentlich auch nicht gebraucht. Und die Silver-Reihe brauche ich jetzt auch nicht. Also ja, war nett, dass sie auf die alte Episode angespielt haben. Wie gesagt, ich konnte mich null dran erinnern. Von daher, ja, weiß ich nicht. Aber es war jetzt nicht unbedingt notwendig, dass die wieder auftauchen und wahrscheinlich auch noch in Zukunft nochmal auftauchen werden. Also, ja, war jetzt nicht so unbedingt schön. Aber hey, es hätte immer noch schlimm sein können, wenn wir immer noch Fun, Fun, Fun als Ending hätten, hätten wir das direkt nach dieser Revelation am Ende noch gehabt. Da ist immerhin das aktuelle Ending, klingt immerhin ein bisschen traurig. Ansonsten hätten wir das gehabt mit diesem Plot, und dann kommen die Detective Boys und tanzen erstmal. Also das wäre dann wohl wirklich die makaberste denkbare Lösung gewesen, die die Produzenten hätten finden können. Ja, und also wenn dir das jetzt schon eine Reihe ist, der Ton, der, das ist ja eine, ich meine das Konzept, wir haben hier alte Leute, die heißen Mutsuhiko und Ginta und die anderen ein bisschen anders, aber halt so, die halt gespiegelte Parodien sind von den Detective Boys, da muss man doch als Konzept vor allem auf Comedy setzen. Das haben sie ja auch teilweise. Und ich finde, hier haben sie sich auch super leicht gemacht. Und hier finde ich, wenn sie das schon machen, sollten sie auch das Gimmick voll drauf einsteigen, weil die erste Folge war ein Detective Boys Filler ohne Haibara, haben wir ja mal ab und zu. Und deswegen waren es von Ayumi, Mitsuhiko, Genta und Conan die Parodien. Und das Conan-Äquivalent wurde verhaftet, deswegen ist es jetzt nicht mehr dabei. Und jetzt haben wir hier Haibara, also müssten sie jetzt Folge, wenn sie wirklich, müssten sie jetzt auf das Gimmick committen und jetzt auch ein Haibara-Äquivalent bei den Silver Detectives einführen. Weil ich meine, wozu? Also ich meine, das ist ja der ganze Sinn, dass wir die Detective Boys spiegeln und parodieren. Warum führen sie denn jetzt hier nicht eine Haibara-Parodie ein? Also dann, wenn man schon dieses Gimmick irgendwie machen will, dann finde ich auch, müssen sie es konsequent machen. Aber nicht mal das machen sie. Also dann irgendwie, sie steigen auch nicht voll drauf ein, aber kriegen dann den Ton auch irgendwie nicht hin. Also da müssen sie sich wirklich nochmal als Zeichenbrett setzen und das nochmal irgendwie überdenken, wie sie diesen Filler hier präsentieren. Beim nächsten Mal will ich da eine Haibara-Parodie sehen. Was machen wir sonst hier? Aber das ist ja ein super Auftakt für Silver Detectives 3. Also das könnte da durchaus sein, dass sie sagen, hier, wir haben ein neues Mitglied gefunden, was sich auf unsere Anzeigen letztes Mal beworben hat, und dann spinnen sie da irgendeinen Fall mit. Und dann in Teil 4 haben wir dann ein Agatha-Äquivalent, was dann aber ein junges Kind ist, was die Leute dann irgendwie zur Seite steht. Was meint ihr? Reden wir darüber, ob es einen nächsten Teil geben wird mit den Silver Detectives, oder reden wir eher darüber, wann der kommt? Ich denke eher wann, weil, wie wir schon aus der Vergangenheit kennen, es gibt so einige Fillereien, wo wir niemals gedacht hätten, erstmal, dass sie rein werden und dann, dass die Reihen so lang gehen, wie mit Ayumi Tagebuch 4 und Buchhandlung hatten wir auch 4 und weiß ich gar nicht, ob wir noch irgendwo eine 4 hatten, aber auf jeden Fall, ich hätte nie gedacht, dass es so weit geht und ja, sie haben ja jetzt den Anfang schon gemacht mit der 2, also warum sollten sie sich entgehen lassen, da irgendwen zu engagieren, der uns eine 3 und eine 4 macht? Ja, und vielleicht ist die 4 das Ende, aber vielleicht ist auch, wenn wir die Silver Detectives 4 haben, gibt es schon von irgendwem anders ein Tagebuch 6 oder was weiß ich nicht. Ja, ich glaube, das ist wie mit dem Befragungsraum. So ein alter Filler, über 10 Jahre alt, da kommt plötzlich ein Sequel. Befragungsraum 2, 2024, und dann hatten wir dann Teil 3 kam dann schon, wie lange? 1,5 Jahre später. Also, ich glaube, das wird so ähnlich. Also, die haben jetzt einen Filler ausgegraben und da kriegen wir jetzt irgendwie alle 1 bis 2 Jahre irgendwie einen zweiten Teil. Oder einen dritten, vierten, fünften. Naja, bleiben wir mal gespannt und warten mal ab, was da so kommt. Und damit haben wir alle Episoden besprochen, die wir jetzt schon gesehen haben. Wenn ihr den Podcast hier hört, dann ist auch schon eine weitere Episode gelaufen. Episode 1200, ein einteiliger Filler namens Eine Häufung von Paketdiebstählen. Das kennen wir ja auch aus dem echten Leben, gerade aus den USA. Pakethändler, Lieferanten legen das Paket halt einfach vor die Tür und da wird es geklaut. Und das hat jetzt auch scheinbar Baker in Japan erreicht und da muss Con natürlich was tun. Tatsächlich kennen wir auch jetzt, obwohl wir die Episode noch nicht gesehen haben, schon die nächste Episode, was da zumindest wie sie heißt, durch die Weekly Shonen Sunday, die ist wegen den Feiertagen, erscheint die eine Woche nicht und hat deswegen ihre Ausgabe auch die übernächste Woche mit drin, was da für eine Anime-Episode läuft. Und wow, dadurch können wir echt viel ableiten, denn wir wissen jetzt, dass Episode 1201 den Titel trägt, Ich bin der Täter. Ja, da können wir echt viel draus ableiten. Erinnert mich so ein bisschen an die Episode Mir wurde eine Falle gestellt. Also teilweise sind dann die Titel auch sehr direkt und das sind Episoden, über die wir im nächsten News-Podcast sprechen werden. Denn für heute sind wir am Ende dieses Concast News Podcasts angelangt. Ich verweise nochmal auf unsere Projektseiten connews.org, da findet ihr alle News rund um Detektiv Conan und die weiteren Werke von Gosho Aoyama. Wenn ihr euch detaillierter informieren wollt, haben wir ein Wiki, connwiki.org, da könnt ihr Informationen dazu lesen und auch selber beitragen. Wenn ihr euch mit anderen Fans austauschen wollt, dann geht das im Con-Forum, solange das es noch gibt. Es wird dieses Jahr eingefroren auf conforum.org oder auf unserem Discord-Server connews.org/discord. Da könnt ihr mit anderen Fans chatten und live die Episoden gucken, wenn sie gerade im Fernsehen sind, und auch über Allgemeines sprechen. Auf Social Media findet ihr uns auf Blue Sky, auf Instagram, auf YouTube, auf Facebook, auf Threads, auf Mastodon, überall unter dem Handle @connews oder connews.org. Da findet ihr uns und unterstützen könnt ihr uns über einen Nitro Boost auf unserem Discord-Server, über Käufe auf unsere Amazon-Affiliate-Links oder über unser Patreon. Ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass ihr bis zum Schluss dabei wart, zugehört habt und bis zum nächsten Podcast. Danke auch von mir fürs Zuhören, für diese spannende Unterhaltungsgeschichte, die euch hoffentlich gefallen hat, und wir hören uns beim nächsten Mal.